werden auch, glaube ich, viel mehr Frauen, so sag ich mal, meine Generation und jünger, wahrscheinlich eher jünger, ja, ich bin jetzt auch schon Mitte 20, ist der Zug langsam abgefahren. Hallo, lieber Lukas. Hallo, liebe Tabea. Ich habe gedacht, ich fange heute mal an und begrüße dich als erstes und sage hiermit hallo, liebe Wechselzonis, zur Folge 184 des Wechselzone-Podcasts. Wir sind heute tatsächlich nur zu zweit, aber Lukas, ich glaube, wir kriegen das hin, oder? Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Die Welt verlässt sich auf uns. Ja, es ist schon so, aber es ist schon ein ganz anderes Gefühl, wenn man hier halt wirklich nur eine Person sich gegenüber sitzen hat und nicht irgendwie drei über Skype. Ja, und jetzt sind auch die Geschlechterrollen ausgeglichen. Ja, genau. Endlich ein einziges. Außer du machst mal alleine, dann bist du im Vorteil. Oh, alleine, das habe ich ja schon gemacht. Ich habe schon mal ein Rahmenprogramm alleine gemacht. Ja. Siehst du? Ja, Lukas, wie geht's dir? Wie ist es dir gegangen? Was macht's Leben? Das Leben ist gut zu mir. Gestern kam mein Fahrrad. Ich hab's noch nicht aufgebaut. Stimmt, da habe ich noch gar nicht drauf reagiert. Lukas hat ein Foto geschickt bei WhatsApp und ja. Ja, also ich habe 4 Nachrichten von einem Postunternehmen bekommen. Oder ein Postunternehmen kann man ja gar nicht sagen, muss ja Versandunternehmen sagen. Dass mein Paket morgen kommt, dass mein Paket morgen kommt, dass mein Paket heute kommt, dass mein Paket heute kommt. Aber es gab keine Zeiten, es gab gar nichts. Sie wollten nur wissen, ob ich da bin. Aber ich konnte ja nicht sagen, dass ich da bin, wenn ich keine Zeit habe, wann sie kommt. Ich hatte Glück, dass meine Freundin gerade an dem Tag Homeoffice gemacht hatte. Deswegen war das jetzt kein Problem für mich, das dann da abzugeben. Beziehungsweise der hat sogar noch pünktlich geklingelt zur Pause. Von daher. Eigentlich auch, ich bin in die Arbeit gefahren, eine Stunde später kam schon das Bild, also von daher hätte er ruhig ein bisschen früher kommen können. Und dann saß der Lukas auf der Arbeit und war so, ich will nach Hause, mein Fahrrad ist da. Ja, also ehrlich gesagt, sollte es eigentlich am 24. Dezember kommen, laut Canyon damals, als ich es bestellt hatte, was ich für utopisch hielt. Dann haben sie es halt nochmal einen Monat vorverlegt. Also ich meine, ich habe mir jetzt 2 Fahrräder bei Canyon gekauft. Und mehr oder weniger gekauft, weil das gehört ja jetzt eigentlich nicht mir, streng genommen. beides wurde nochmal einen ganzen Monat vorverlegt. Ne? Also vielleicht haben sie daraus gelernt und haben erstmal, machen großzügig den Versanddatum und dementsprechend, wie es dann die Auftragslage ist, schieben sie es lieber nach vorne als nach hinten. Was natürlich auch, glaube ich, für die Gemüter aller besser ist. Ja, und vielleicht wollten sie auch einfach ihre Boten ein bisschen entlasten, dass vielleicht nicht jeder am 24. noch irgendwie. Ja, das stimmt. Das Fahrrad, ich könnte es theoretisch auch erstmal stehen lassen, weil wann will ich damit fahren? Ja, momentan ist erstmal sehr kalt draußen und zweitens ergibt sich auch momentan die Zeit nicht. Nichtsdestotrotz muss ich es halt aufbauen, weil ich bestätigen muss, dass es bei mir angekommen ist und dass es im funktionstüchtigen Bereich besteht, von daher. Aber das ist doch ein Rennrad, oder? Das ist ein Rennrad, ja. Dann kannst du es ja auch auf die Rolle packen. Ja, aber dafür müsste ich meins abbauen, das ist ja dann halt auch wieder... Also ich habe da ja eins drinstehen, von daher. Ja, aber will das ja mal. Ja, okay. Ja, mach, wie du möchtest. Ich lasse das mal alles so, wie es ist. Vielleicht, wenn das Wetter es zulässt, würde ich mal so einen Tag, wenn mal die Sonne rauskommt, mal doch eine Runde fahren. Zumindest mal ausprobieren, dass es, wie es anfühlt. Du musst mich auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. Also ich hätte gerne ein Foto von dem aufgebauten Fahrrad. Mach ich. Und die Instagram-Community bestimmt auch. Ja, der Ludwig wird sich darum kümmern. Auf jeden Fall. Aber ich würde es erst wahrscheinlich am Wochenende machen, also wenn ihr die Episode gehört habt, wahrscheinlich dann gestern. Sehr gut. Weil alle Hörerinnen und Hörer natürlich spätestens am Montag unsere neue Episode schon gehört haben. Genau, müssen sie, direkt. Sollten. Aber Tabea, wie geht's dir denn? Ich muss ehrlich sagen, ich muss mich hier gerade ein bisschen konzentrieren, dass ich den Faden behalte, weil ich das Gefühl habe, ich weiß nicht. Also entweder habe ich es in den letzten Tagen ein bisschen übertrieben, ich hoffe, dass es daran liegt, oder ich werde wirklich vielleicht so ein bisschen kränklich. Gestern hatte ich einen Stufentest, ich weiß nicht, also im Prinzip wie so ein FTP-Test, ne, wird dann halt immer etwas schwieriger alle 3 Minuten und habe mich da halt auch ganz schön aus dem Leben geschossen. Das gehört auch dazu. Ja, genau, aber es ging halt auch noch irgendwie gestern gar nichts mehr. Ich wollte die ganze Zeit schlafen, das hat dann aber nicht funktioniert, weil ich dann auch zeitgleich wieder viel Kaffee getrunken habe. Und dann dachte ich mir, naja, gut, dann versuche ich jetzt wenigstens nochmal so die Beine so ein bisschen auszuschütteln, gehen mal so ganz locker laufen. Ja, und danach war es halt völlig vorbei. Also ich hatte auch bei einer 620er Pace irgendwie einen 180er Puls, also es war ganz komisch. Und bin am Sonntag halt auch einen 5-Kilometer-Testlauf gelaufen. Also kann natürlich auch sein, dass es da alles gerade ein bisschen viel war für den Körper. Ja, happens, ne? Ja, aber so Konzentrationsschwierigkeiten kennt man ja dann halt auch, gerade nach Ja. harten Einheiten. Ja, ich kann ja schon mal ein bisschen teasern. Ich habe gestern auch mit Rebecca einen Einspieler aufgenommen, der auch ein bisschen medizinischer und wissenschaftlicher war an der einen oder anderen Stelle. Und ich habe echt so gemerkt, wie mein Hirn richtig gearbeitet hat. Also wo ich musste mich so richtig konzentrieren, so jetzt denken, denken, nichts Dummes sagen. Aber so langsam geht's wieder. Ja. Genau. Nee, aber sonst, genau, am Sonntag habe ich eine 5-Kilometer-Bestzeit aufgestellt. Das war ziemlich cool. Habe ich Ja, mich wie viele? gefreut. 21, 20. Cool. Man muss allerdings dazu sagen, dass mir da schon eine Sekunde ja, geklaut wurde. Also es ist überhaupt nicht, also mir wurde auch sehr viel geschenkt, weil ich hatte eine Freundin dabei und die hat mich halt gepaced und ich glaube, wenn ich da nicht einfach mich so auf den Schrittstil, also den Laufstil von ihr konzentriert hätte können und da einfach hinten dran bleiben konnte, das hat halt super viel Zeit, glaube ich, gut gemacht und alleine wäre ich wahrscheinlich viel zu schnell angelaufen, man kennt es ja. Aber ich habe dann halt die 5 Kilometer auf der Uhr gehabt und habe die Ziellinie gesehen und habe dann halt echt so einen Zielsprint hinlegen wollen, weil die Beine noch ganz gut waren. Und sie ruft dann halt so von hinten so, nein, du musst noch eine Runde. Und ich so, hey, nein. Also dann bin ich halt langsamer geworden. Wir haben halt dann erst noch mal diskutiert, ob es jetzt vorbei ist oder nicht vorbei ist. Es war dann vorbei. Ich hatte recht, aber ich glaube, ich hätte noch ein, 2 Sekunden rausholen können durch den Zielsprint. Aber ist nicht so schlimm. Gar nicht beim nächsten Mal, weiß ich, dass ich auf jeden Fall ein, 2 Sekunden schneller noch laufen kann. Theoretisch. Okay. Kommt mir komisch vor. Ich dachte, ihr wisst dann die Länge der Strecke. Ja, eigentlich ja schon, ne? Eigentlich zählt man ja auch die Runden. Aber also ich glaube, dass also sie hat es total geil gemacht, muss man ehrlich sagen. Sie hat sich halt auch die Zwischenzeiten für die 200 und 400 Meter Zeiten halt alle so auf den Handrücken geschrieben. Und wusste dann halt genau, wo sie war und wo sie wann sein muss. Und sie hat aber als Zielpace oder als Zielzeit hat sie sich 22:40 aufgeschrieben und nicht 21:40. Also wir wollten eine 4:20 laufen, dann wäre 21:40 wäre dann Zielzeit gewesen. Und da hat sie sich, glaube ich, 22:40 aufgeschrieben und wusste halt, wir haben die 22:40 noch nicht erreicht und sind erst bei 21:10 oder so. Und hat deswegen gedacht, wir müssen noch eine Runde. Aber tatsächlich waren wir halt deutlich schneller. Und sie hat sich's falsch aufgeschrieben. Und so kam dann, glaube ich, die Verwirrung, weil sie nicht auf die Kilometer geschaut hat. Tja, Ei, naja. Aber aber das so finde ist das manchmal. ich. Ja. Ich finde das immer ganz gut, wenn man solche Zeiten, das kennt man ja vom Marathon, da kann man ja sich so ein Band holen mit seiner Pace. Und ich finde das immer ganz cool, das dann auch einfach im Blick zu haben. So. Ich bin ja jemand, der, wenn ich im Rennen bin, sehr gerne einfach mich beschäftige, indem ich die Zeiten einfach hochrechne und immer wieder hochrechne. Eigentlich so eine Sisyphus-Arbeit, aber ja, was will man sonst machen? Ja, ich mache das auch, aber ich komme eigentlich jedes Mal an den Punkt, wo ich dann auch nicht mehr genau weiß, wie lang Marathon jetzt nochmal war. Und Was? Okay. ich glaube, das habe ich noch nie erzählt, bei meinem ersten Marathon, ne, also gerade vor dem ersten Marathon, da weißt du ja eigentlich alles, ne? Und da weißt du ja auch, dass das 42,195 Kilometer sind und so weiter und so fort. Aber bei meinem ersten Marathon war es dann tatsächlich so, da ist ja sowieso komplett schief gegangen, braucht man jetzt gar nicht drüber reden. Aber ich wollte halt unbedingt unter 3,50, glaube ich, damals bleiben. Ich wusste schon, dass das nichts wird, weil ich dann irgendwann hinten raus nur noch mit einer 6,30, 7er Pace rumgekrebst bin, weil mein Knie so weh getan hat. Und habe dann irgendwann halt angefangen zu rechnen. Bei Kilometer 38 hatte ich halt die 3,50 und ich war mir sicher, also ich war mir wirklich sicher, dass ich unter 4 Stunden ins Ziel komme. So, Ja. also selbst Ludwig würde verstehen, dass das nicht funktioniert, wenn du noch 4 Kilometer hast und nur noch 10 Minuten, um unter den 4 Stunden zu bleiben. Das hat nicht so gut funktioniert, aber da war dann wirklich der Denkfehler, dass ich dachte, auf einmal der Marathon wäre irgendwie nur 40 Kilometer. Also ich habe da dann 2 Kilometer weggerechnet. Ja, ist immer ganz interessant, wenn man, obwohl man draußen ist, fehlt einem ja Sauerstoff dann. Ja, absolut. Also ich glaube, so ab Kilometer 38 noch rechnen zu wollen, ist irgendwann auch so ein bisschen doof. Aber ja, gibt lustige Geschichten. Die gibt's immer beim Laufen. Apropos Marathon, ne? Es ist ja super viel gewesen am Wochenende, also so gefühlt. Ne? Leute haben Bestzeiten in die Tatanbahn gerannt, das ist mir aufgefallen. Aber es gab auch 2 Events, und zwar war einmal der Marathon Valencia und der Triathlon Daytona. Und wir haben natürlich für beide was vorbereitet. Und über den Marathon Valencia spricht der Ludwig in einem kleinen Einspieler. Und ich würde sagen, hören wir direkt rein, oder? Ja, erstmal hallo auch von meiner Seite. Am vergangenen Wochenende hat der 2. große Marathon stattgefunden, den wir in diesem Herbst hatten. Und nach dem London-Marathon, der ja auch schon einige Überraschungen im Petto hatte, fand jetzt der Valencia-Marathon am letzten Wochenende statt, der noch einiges mehr zu bieten hatte, muss man sagen. Und wir kommen in dieser Episode nicht dran vorbei oder drumherum, über diesen Marathon zu sprechen, weil der wirklich echt richtig bemerkenswert war. Aus vielerlei Hinsicht. Und ich glaube, man kann einfach nur nach und nach abarbeiten, was da eigentlich alles passiert ist. Zunächst mal muss man sagen, gab es ein super spannendes Fotofinish. Ich habe mir den Livestream auf NDR angeguckt und war schon echt tief beeindruckt, dass sich dieses Gesamtrennen erst so auf den letzten 400 Metern entschieden hat. Am Ende hat dann Evans Chebet aus Kenia mit 2 Stunden 3 ganz genau gewonnen, was ich schon eine bemerkenswert gute Zeit finde. Zweiter ist Lawrence Chirono mit 2:03:04, also nur 4 Sekunden dahinter geworden. Das ist schon mal die erste Knalleraktion gewesen. Ja, das war schon mal echt richtig gut, das anzugucken. Aber das ist noch längst nicht alles, denn ganz nebenbei gab es auch noch einen neuen Halbmarathon-Weltrekord. Ebenfalls ein Kenianer, Kibiwot Kandi, bei seinem Weltrekord 57:32 gelaufen. Das ist schon auch ziemlich krass, muss man sagen. Ne? Also auch eine ziemlich heftige Geschichte. Und dann gab es auch noch ein schnellstes Halbmarathon-Debüt. Die Äthioperin Gansebe Dibaba, 29 Jahre alt, ist das Ganze in 1:05:18 gelaufen. Also das mal so, sozusagen die internationale Elite. Und das finde ich schon echt ziemlich heftig. Ne? Also neuer Halbmarathon-Weltrekord, schnellstes Halbmarathon-Debüt und ein wirklich Fotofinish auf höchstem Niveau. Also das ist schon echt eine ganz schön harte Nummer gewesen. Aber was ich auch noch sehr, sehr interessant finde, und das ist eigentlich auch für uns so ein bisschen der Höhepunkt, ist das Ergebnis der deutschen Läuferinnen und Läufer. Ne? Also das deutsche Feld war ja wirklich gut besetzt mit Tom Gröschel, Amanal Petros, Philipp Flieger, Richard Ringer, Anja Scherl und die beiden Schöneborn-Zwillinge. Also insofern war das wirklich sehr, sehr gut besetzt alles. Und ich glaube, wenn man die deutsche Brille mal ansetzt, dann war das auch ein Marathon, der ganz, ganz tolle, beeindruckende und verrückte Geschichten mit sich gebracht hat. Und ich glaube, man kann beginnen mit der Geschichte von Philipp Flieger, die mich schon echt ziemlich beeindruckt hat und mitgenommen hat, muss ich sagen, weil Philipp Flieger ja mit Ralf Scholl zusammen einen Podcast hat, Bestzeit, ein sehr empfehlenswerter Podcast, wo man in den letzten Wochen auch sehr eng mitverfolgen konnte, wie sich Philipp auf den Marathon vorbereitet hat, der ja seit Anfang des Jahres mit einem neuen Trainer zusammenarbeitet, mit Renato Canova, und der echt ein richtig heftiges Training hinter sich hat. Man hat das immer wieder so mitbekommen. Er berichtet im Podcast immer wieder sehr ausführlich über seine Trainingseinheiten, und da sind echt Dinger dabei, wo ich mir echt denke, wow, also da geht es wirklich an die Grenzen, und da geht es schon richtig heftig zur Sache, und das konnte man sehr gut nachverfolgen und hat dann auch immer so mitbekommen, wie er dann auch das Tapering gestaltet und wie er sich dann auch wirklich freut darauf, diesen Wettbewerb zu laufen. Und dann ist es wohl so gewesen, dass er in der vergangenen Woche dann am Dienstag oder Mittwoch vor dem Marathon einen positiven Corona-Test bekommen hat, der sich im Nachgang dann als falsch positiv herausgestellt hat. Und man hat sich sehr gut einlesen können in diese ganze Geschichte, weil sowohl auf seinem Instagram-Account als dann eben auch direkt am Tag selbst, als Ralf Scholz zusammen mit Philipp Fliegers Frau einen Insta-Live gemacht hat, konnte man die Geschichte sich nochmal zu Gemüte führen und das war echt heftig, was da gelaufen ist. Also ich bin mir sicher, in der nächsten Ausgabe von Philipp und Ralfs Podcast kann man das nochmal ausführlich hören oder könnt ihr das auch nochmal nachhören. Deswegen erzähle ich die Geschichte jetzt nicht so ganz ausführlich, aber es ist wohl so, dass Philipp dann erst am Samstagmorgen geflogen ist, Samstagmittag dann in Valencia war, diverse Tests hinter sich hatte, Nacht- und Nebelaktionen mit den Gesundheitsämtern in Regensburg hinter sich hatte und das also schon eine extreme mentale Belastung dann nochmal war, wenn du ungefähr ja 12 Stunden vorher erst weißt, okay, du startest und davor mal so eine richtige Auf- und Ab, mentale Auf- und Ab-Phase hinter dir hast, wo du dich aber eigentlich komplett auf deinen Marathon konzentrieren musst. Und Philipp ist dann mit 2:12:15 auch noch eine persönliche Bestzeit gelaufen. Also das muss ich sagen, das ist schon echt beeindruckend. Das fand ich schon ziemlich cool. Er hat zwar dann die Olympianorm, die 2:11:30 war, nicht ganz geschafft, aber eine neue persönliche Bestzeit in so einem Jahr zu erreichen, das glaube ich, da kann man schon zufrieden sein. Und dann auch noch diese persönliche Geschichte der Tage davor. Also Hut ab und Gratulation aus der Wechselzone an Philipp Flieger für die echt knackige Leistung. Die zweite Geschichte, die ich total beeindruckend finde, ist, dass Richard Ringer bei seinem Marathondebüt gleich mal die Olympianorm läuft. Der ist 2:10:59 gelaufen. Das ist auch nicht übel für ein Marathondebüt. Auch eine Geschichte, die irgendwie für sich spricht und die man hier erwähnen muss. Und die dritte Geschichte finde ich ja fast die beeindruckendste, die schönste, weil sie zeigt, ja, wieder mal zeigt, wie toll dieses Laufen eigentlich ist, dieser Laufsport ist. Amanal Petros, bei seinem zweiten Marathon überhaupt, läuft der deutschen Rekord. Und wenn man die Geschichte von Amanal Petros vom TV Wattenscheid kennt, dann, ja, glaube ich, kann man das doppelt feiern, denn Amanal Petros kam vor einigen Jahren als Geflüchteter nach Deutschland. Und ja, ist dann mehr oder weniger aus Verzweiflung ja, ausgebrochen und hat angefangen zu laufen und hat sich aufs Laufen konzentriert und hat es eben nochmal als seine persönliche Flucht aus der furchtbaren Situation, in der er sich befindet, entwickelt und ist dann letztendlich ja, ja, man kann schon sagen, zur Weltspitze gelaufen mit dieser Leistung allemal. Und dazu kommt auch noch, dass Amanal seit 4 Wochen, glaube ich, versucht, seine Familie zu erreichen, die noch im Kriegsgebiet ist, in Eritrea. Von dort ist er geflohen und ja, er versucht im Prinzip seit 4 Wochen seine Familie zu erreichen und weiß nicht, wie es der Familie geht, was da gerade passiert. Und das ist wirklich etwas, was ich schon ganz schön mitreißend finde und ja, wirklich beeindruckend finde. Also insofern, das ist so eine Geschichte, die ich total schön finde, dass jemand sich wirklich so aus seiner persönlichen Situation heraus befreit und dann so eine Leistung bringt. Ich glaube, wie gesagt, das zeigt einfach, was für tolle Geschichten das Läuferinnenleben, das Läuferleben schreiben kann. Und ja, Amanal Petros ist so ein Beispiel dafür, dass man sowas einfach nicht hart genug feiern kann, solche Erfolge. Das, glaube ich, muss man wirklich sagen. Und dann muss man auch noch sagen, dass, ich habe es vorher schon angesprochen, bei den Frauen Deborah Schöneborn und Rabea Schöneborn aus Berlin, beide von der LG Nord in Berlin hier, um die Ecke von mir sozusagen, mit 2:26:55 Deborah und Rabea mit 2:28:42 beide Olympianorm gelaufen sind. Und ja, das zeigt, dass das deutsche Feld sozusagen richtig gut aufgestellt war. Tom Gröschel ist leider raus. der war angeschlagen, hat einen Infekt gehabt kurz vorher und hat dann ungefähr bei der Hälfte gemerkt, dass es nicht mehr geht, ist dann ausgestiegen. Und ja, also wie gesagt, das sind schon alles Leistungen, die richtig heftig sind. Aus deutscher Sicht ist das ein richtig erfolgreicher Marathon gewesen. Und natürlich kann man sich jetzt fragen, woran liegt es, dass ihr alle so tolle Leistungen bringt, ne? Halbmarathon-Weltrekord, neue deutsche Marathon-Bestzeit, deutscher Rekord und so weiter. Liegt es daran, dass die Leute sich vielleicht in diesem Jahr noch mehr aufs Training konzentrieren konnten, weil sie weniger Wettbewerbe hatten, die einen vielleicht dann irgendwie ablenken? Ich kann es schlecht sagen. In welchen Schuhen sind sie gelaufen, wäre vielleicht noch gut zu wissen. Das habe ich jetzt extra nicht recherchiert. Aber ich glaube, dass es schon irgendwie ja bemerkenswert ist, dass ja diese beiden Marathons, London und Valencia, einiges in sich hatten, was man so vielleicht nicht von vornherein erwartet hatte. Das ist das, was ich zum Valencia-Marathon zu sagen habe. Wie gesagt, ich fand es sehr, sehr schön zu sehen. Es war ein richtig schöner Marathon, toller Marathon. Ein paar Leute waren dann auch an der Strecke gestanden. Also so ganz ohne Stimmung war es dann doch nicht. Und ich glaube, jeder, der das verfolgt hat, hat sehen können, wieder einmal, wie spannend so ein mehr als zweistündiger Lauf auch sein kann. Und ja, mit diesen Worten gebe ich zurück in die Wechselzone Homebase und wünsche euch weitere schöne Gespräche und Diskussionen. Ciao, ciao aus Berlin für diese Woche. So, das war Ludwig mit dem Marathon Valencia. Lukas, wie war es bei dir? Hast du den auch verfolgt? Nee, das war mir einfach erstmal viel zu früh. zweitens hatte ich auch morgens dann keine Zeit, da mir das anzuschauen. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann so ein bisschen was dazu durchgelesen und halt auch, ja, was der Ludwig so und so erzählt hat darüber, auch schon gehört. Und ich fand es ja sehr interessant, was er auch im Vorfeld schon uns geschrieben hat mit dem Philipp Flieger, dass der ja so mit seinem Corona-Test, hat er dann auch den Podcast von denen erwähnt, auch hier nochmal ein Shoutout, da kann man gerne mal hören, beziehungsweise seid gespannt auf die nächste Folge, das wird bestimmt sehr interessant. Nichtsdestotrotz, was für eine Odyssee der Philipp Flieger da machen musste, um das überhaupt bewerkstelligen zu können. Und dann, also ich meine, jeder von uns kennt das auch, glaube ich, vor einem Wettkampf, wie man dann so ein bisschen mit sich selber beschäftigt ist. Und wenn man dann halt noch solche Behördengänge, die ja, glaube ich, zu dem Nervigsten, was es im Leben gibt, gehören, machen muss und dann noch so einen Wettkampf hinzulegen, das nötigt dann doch allen Respekt ab. Also das ist schon mega. Also auf jeden Fall, weil das ist ja eben auch mental einfach eine super Herausforderung, wenn du dann eben weißt, du konntest dich gar nicht genau darauf konzentrieren, sondern musstest dich erstmal damit rumschlagen, dass du überhaupt starten darfst. Ja. Ja. Vor allem, wenn du schon merkst, du bist halt in der Form deines Lebens, du fühlst dich gut auch. Also ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, es geht gerade nicht oder ist irgendwas und du fühlst dich gut und musst irgendwie noch darum kämpfen, starten zu dürfen. Das ist schon krass, aber in den Zeiten leben wir halt momentan. Und Ludwig hat ja auch angesprochen mit dem, warum halt gerade auf dem Halbmarathon oder auf dem Marathon so viele Bestzeiten halt auch gefallen sind, ob es jetzt daran liegt, dass Training mehr trainiert wurde als Wettkämpfe. Das fand ich auch sehr interessant, weil irgendwo kann man vielleicht in Zukunft, wenn jetzt mehrere Wettkämpfe mal stattgefunden haben, auch mal sehen, ob sich das bei mehreren Leuten bestätigt, dass sie jetzt dadurch, dass sie ein Jahr lang quasi nur trainiert haben oder sich vorbereitet haben, ob sie dann ihre Leistung noch mal ein Stückchen gesteigert haben, weil sie halt durch Wettkämpfe oder so nicht abgelenkt wurden. Was meinst du denn als Trainerin? Ja, genau. Also ich kann mir das schon vorstellen, weil so eine gute Zyklisierung oder Periodisierung bekommst du ja, sag ich mal, wenn du jetzt sagst, du trainierst auf einen Marathon, kriegst du das ja irgendwie so zweimal im Jahr hin und endest mit einem Wettkampf. Aber wenn du halt so ein ganzes Jahr zur freien Verfügung hast, dann kannst du ja im Prinzip vier richtig gute Trainingsblöcke mit unterschiedlichen Foki setzen, ohne am Ende vielleicht wirklich den Körper insofern zu schwächen, dass du halt wirklich einen Marathon All-Out läufst. Und kannst ja dann quasi, sag ich mal, einen Trainingsblock setzen dann in die Regeneration gehen, den nächsten Trainingsblock setzen. Und ich glaube, oder ich kann mir vorstellen, dass viele Leistungssportler und Sportlerinnen das auch genauso gemacht haben, ohne halt wirklich am Ende abzuliefern. Und ich glaube, dass das halt einfach nochmal viele immens nach vorne gebracht haben. Einfach aber auch, weil die mentale Erholung, glaube ich, auch da war. Ne? Also mittlerweile, ich merke das ja schon an mir selbst, ich bin mittlerweile heiß und ich bin nicht mal ein Wettkampftyp. Ja? Ich mag Wettkämpfe eigentlich gar nicht so gerne. Aber mittlerweile bin ich halt wirklich bereit, an irgendeinem Wettkampf teilzunehmen, um einfach mal wieder an meine Grenze zu gehen. Ich glaube, das darf man auch nicht ganz unterschätzen. Also ja, auf der einen Seite das Training. Ich glaube, da kann man wirklich richtig gut was rausholen in dem Jahr. Auch wenn am Anfang alle gesagt haben, oh Gott, keine Wettkämpfe und das ist alles voll schlimm. Nein, ich glaube, das war für viele wirklich zuträglich und wichtig. Aber eben auch diesen Fokus zu haben, zu wissen, also jetzt gerade dieses Wochenende war ja auch noch mit dem Triathlon Daytona einfach so zu wissen, du hast jetzt diese eine Chance, um komplett abzuliefern. Und ich glaube, das macht was mit dir, weil bis vor einem Jahr war es ja doch eher so, naja gut, wenn ich jetzt beim Marathon Hamburg meine Zielzeit nicht erreiche, dann kommt ja auch noch Köln und dann kommt im Herbst dann Frankfurt. Nee, jetzt gerade wissen wir es eben nicht. Das stimmt. Aber du hast auch was angesprochen, gerade mit diesen, dass du heißer auf Wettkämpfe bist. Es ist, glaube ich, auch so ein Stück, man hat jetzt so lange nichts gemacht. Also man kennt das bestimmt von Verletzungen. Ja? Man sitzt dann quasi, keine Ahnung, 2 Wochen zu Hause und kann nichts machen. Und der erste Lauf danach, der fühlt sich einfach richtig geil an. Da will man so wirklich, da hat man richtig Bock drauf. Und wenn man jetzt vielleicht auch durch Training oder durch die Vorbereitung auf den Wettkampf schon so ein bisschen mental ein bisschen platt ist, wenn man dann gezwungen wird, Pause zu machen und danach wieder einsteigt, dann hat man doch richtig wieder Lust. Und das geht, glaube ich, mit Wettkämpfen doch genauso. Wenn man dann wieder auf der Startlinie steht, dann denkt man nicht, oh Gott, das ist jetzt mein 4. Wettkampf dieses Jahr, sondern man denkt, yeah, jetzt geht's los und ich hau jetzt alles raus. Ja, genau. Also, und ich finde es halt wirklich auch interessant und ich bin auch wirklich gespannt aufs nächste Jahr, wen wir da vielleicht auch vorne nochmal sehen werden, den wir vielleicht noch nicht gesehen haben. Ja, das kann sehr gut passieren, dass Leute sich jetzt vielleicht ein bisschen im Vordergrund spielen, die jetzt erstmal nur die 2. oder 3. Geige gespielt haben. Auf jeden Fall sehr interessant. Ja, hoffen wir einfach mal, dass nächstes Jahr so alles ein bisschen normalisiert oder wir einfach mittlerweile dann gelernt haben, damit zu leben und dadurch verschiedene Sachen einfach wieder möglich sind. Aber bevor wir den Valencia-Marathon abschließen, wollte ich noch mal dich als sehr empathische Person fragen, wie du die Geschichte von Amanal Petrus findest. Der Ludwig hat ja davon erzählt, dass er als Flüchtling aus Eritrea nach Deutschland gekommen ist und jetzt hier so eine Zeit im Moment, ich kann es gerade mal sagen, ich glaube 2 Stunden 07:18 ja, und damit hat er natürlich auch den Rekord von Arne Gabius unterboten. Und das ist doch einfach eine mega gute Geschichte, zumal was er alles durchmachen musste. Ja. Also ich finde es einfach krass. Ich muss auch ehrlich sagen, das war einer der Athleten, von denen ich gerade sprach. Ich hatte ihn nicht auf dem Schirm. So. Also ich weiß nicht, ob ich da einfach was verpasst habe. Ich bin ja auch gerade, was so die Celebrities des Laufsports angeht, manchmal nicht so ganz up-to-date, wer da gerade so gute Chancen hat und so. Klar, so Namen wie Philipp Flieger, das sagt mir natürlich was. Aber er war mir tatsächlich erstmal neu, also erstmal Asche auf mein Haupt, falls man den vorher hätte kennen sollen. Aber ich habe ja Gott sei Dank euch und ja, also ich finde es einfach so eine schöne Geschichte und dass er da jetzt aus sehr viel Schlechtem so viel Gutes basteln konnte. Und ich glaube nämlich auch, dass da bestimmt auch sehr, also die mentale Komponente bestimmt auch wieder eine riesen Rolle beigespielt hat, weil wenn du so aufgenommen wirst und das finde ich so schön und gleichermaßen auch immer wieder ein bisschen traurig, weil seine Geschichte teilen ja Millionen von Menschen auf der ganzen Welt. Ja. Und man kriegt das immer wieder mit, dass gerade durch den Sport, vor allem durch den Spitzensport, da die Integration deutlich besser funktioniert, weil ich habe auch schon mal von einer Schwimmerin gehört, die dann halt auch einfach hier in Deutschland in den Schwimmverein gegangen ist und mittlerweile auch bei Olympia schwimmt für Deutschland oder geschwommen ist. Und es ist jetzt bei ihm ähnlich der Fall gewesen. Ne? Also er ist dann auch nach Bielefeld in den Verein gekommen und jetzt läuft er hier ganz vorne weg und stellt einen deutschen Rekord auf. Und ich finde es schön, dass es im Sport funktioniert, dass wir geflüchtete Menschen so integrieren können. Auf der anderen Seite finde ich es dann doch auch wieder schade. Es gibt ja genug Menschen, die halt den Sport nicht haben, beziehungsweise nicht so gut in dem Sport sind. Ja, also es ist ja wirklich eine absolute Ausnahme, dass jemand so schnell rennt, und natürlich krallt man sich dann den als Verein. Ich bin da jetzt mal böse, ja, genauso wie bei einer guten Schwimmerin. Und wir haben da ja eine Riesenchance eigentlich, wenn wir Leute erreichen durch den Sport. Und das sollte uns vielleicht ein bisschen die Augen dafür öffnen, dass wir einfach, ja, also Sport spricht keine Sprache, ja, das kann jeder machen und das kann man eben auch zusammen machen. Und ich wünsche mir, wenn Corona es wieder erlaubt, dass man sich da vielleicht ein Beispiel dran nimmt und dann vielleicht auch mal integrativere Laufgruppen zum Beispiel ins Leben ruft. War tatsächlich mal ein Plan von mir und dann kam Corona, war super schade. Ja, war interessant. Aber dazu fällt mir natürlich ein, natürlich kann man das so sehen, wie du jetzt gesagt hast, man versucht sich dann, weil er talentiert im etwas ist, muss ja jetzt nicht nur der Amanal Petrus sein, sondern es gibt ja genug andere Leute, es gibt ja auch aus solchen Ländern Ärzte oder sowas, die man dann natürlich hier gerne hat, weil es vielleicht Mangel an Leuten gibt, aber wenn dann, sag ich mal, ich nehme jetzt mal doch sein Beispiel, wenn du sagst jetzt, dass er jetzt, keine Ahnung, der und der Verein hat sich den und den dann geholt, aber das ist vielleicht so, wenn man drauf guckt, ein bisschen negativ behaftet, aber man kann auch sagen, das ist doch gerade auch eine Chance, weil er dann ein gutes Training oder gute Umstände bekommt, sagen wir es mal so, gute Umstände, und dadurch mehr Aufmerksamkeit auf diese Geschichte lenkt. Genau, auf jeden Fall. Und ja. Es gibt natürlich, wenn ich jetzt von ja, keine Ahnung, als Nichtläufer drauf gucke oder als Nicht-Beteiligter, weil ich ihn ja auch gar nicht kenne, wie du, aber ich bin ja mehr so im Triathlon, ich kenne ja eher die Leute im Triathlon, und ich muss ja sagen, beim Einspieler von Ludwig, habe ich gesagt, was, wen der alles kennt, wen der so anscheinend beobachtet, das ist schon krass. Da muss ich aber sagen, im Triathlon kenne ich dann auch wahrscheinlich Leute, die andere Leute eher nicht kennen. Dementsprechend, das, man guckt dann so drauf, jetzt, sag ich mal, auf diese Marathon-Community, denkt sich, okay, das haben die jetzt natürlich clever gemacht, das ist natürlich gutes Sponsoring, finde ich, aber es gibt natürlich auch die andere Seite, die gute Seite, und zwar, dass man dann Aufmerksamkeit auf das lenkt, und es ist halt nicht, oder es ist selten im Leben alles entweder schwarz oder weiß. Auf jeden Fall, genau, nee, das meinte ich auch damit, ne? Also ich habe das natürlich jetzt sehr überspitzt gesagt, so. aber ich finde einfach, genau, da sollte man den Fokus auch einfach immer mal wieder, wie du es jetzt gerade gesagt hast, weg vom Sport nehmen und sich einfach überlegen, was da bei ihm auch so dahinter gesteckt hat. Und er ist ja mit der Geschichte definitiv nicht alleine, wie wir wissen. Aber wir wünschen auf jeden Fall alles das Beste. Mega cool. Ja, so, es gab noch einen zweiten Wettkampf am Wochenende, und da hast du ja mit dem Adrian drüber gequatscht. Genau. Richtig, ne? Und ich habe auch gehört, ihr habt ausschweifend das Rennen Revue passieren lassen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich würde sagen, wir geben dann gleich mal ab. Ja, hallo, in meinem kleinen neuen Format lassen wir es erstmal bei Triathlon-Ecke. Ich habe die anderen gebeten, mir so ein kleines Eckchen da freizumachen. Da lag eh nur Müll, hab ich alles weggeschmissen. Deswegen gehört mir jetzt diese Ecke. Aber ich bin heute nicht allein, denn ich habe mir jemanden eingeladen zu diesem besonderen ersten Folge und sage herzlich willkommen, Adrian. Ja, hi. Ja, wir haben uns heute hier zusammengefunden, weil es jetzt am letzten Wochenende ein sehr, vielleicht sogar das Jahreshighlight gab, die Challenge Daytona. Es gab ja nicht so viele Jahreshighlights, von daher war das definitiv das Jahreshighlight. Ja, aber man kann auch schon sagen, wenn man allein das Starterfeld gesehen hat, dass es einfach ein mega Highlight war, weil ich glaube, so viele, wie da vertreten waren, können noch nicht mal bei Ironman Hawaii antreten, weil so viele Plätze gar nicht gab. Also was da auf Angebot dabei war, also das war ja mega krass. Ja, vor allem wirklich aus allen drei Distanzen, ne? Olympisch, Mitteldistanz und Langdistanz Cracks, alle auf einmal, alle auf einen Haufen. Und man kann jetzt schon sagen, dass der Ausgang schon sehr überraschend ist, weil ich tatsächlich anfangs gedacht habe, die Kurzdistanzler werden definitiv einen Vorteil haben, weil das Format 280-18, also quasi eine verkürzte Mitteldistanz, eher an der Kurzdistanz liegt als an der Langdistanz. Aber wie wir bald erfahren, war es gar nicht so. Das stimmt. Vielleicht mal ganz kurz auf die Strecke von Daytona, warum das für die, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, einfacher war, das durchzubekommen als vielleicht manche andere Rennen, ist, dass es halt auf, wer Daytona vielleicht schon mal gehört hat, verbindet das eher so mit NASCAR-Rennen und dementsprechend ist das alles auf einem Kurs gewesen. Das Schwimmen fand in der Mitte sozusagen dieses Rund statt, dann ist man in dem Oval gefahren. Es waren, glaube ich, so ein bisschen mehr als 4 Kilometer, also gab es 22 Runden. Und dann ist man halt noch ein Stück auf der Strecke gelaufen, wie ich gesehen habe. Fand ich auch sehr überraschend, weil viele dann auch noch mit dem Rad überholt haben, während die anderen daneben gelaufen sind. Ja, und dann ist man noch so ein Stück in der Mitte sozusagen gelaufen, ein bisschen zickzack. Das fand ich eigentlich von der Strecke her, also das ist ja jetzt kein neues Format, das gab es auch letztes Jahr und die Jahre davor wahrscheinlich auch. Aber ich habe davor ehrlich gesagt noch nie gehört, du? Nee, also Challenge Daytona gibt es jetzt gar nicht so lange. Ich glaube, letztes Jahr war die erste Austragung, ne? Und da war die Strecke ja auch anders. Da ist man, glaube ich, kürzer auf dem Oval gefahren. Und das Schwimmen war woanders, das Laufen war woanders, glaube ich. Bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Aber es war schon ein klein wenig anders. Aber für diese Corona-Zeit auf jeden Fall richtig, richtig cooles, cooles Event auf einen Ort, der dafür quasi wirklich wie geschaffen ist. Das stimmt. Ja, das stimmt. Also es ist nicht ganz so, wie es letztes Jahr auch war, aber die haben es halt ein bisschen umdisponiert, damit es halt leichter für alle ist. Und ich fand, so wie sie es halt ausgetragen haben, fand ich es eine sehr gute und auch vielleicht sogar vorbildliches Event. Bevor wir zum Rennen kommen, wollte ich nochmal eigentlich den Stream loben, weil ich habe mir da schon mitten im Frauenrennen aufgeschrieben, wie gut ich eigentlich den Stream fand. Da musste man sich natürlich bei Challenge selber anmelden, was vielleicht so ein bisschen den einen oder anderen abgeschreckt hat, das zu machen. Aber ich habe später gesehen, RTL hat das irgendwie auch, RTL, sag ich, Entschuldigung, das muss ich rausschneiden, ARD hat das auch übertragen. Bei mir war das so, ich habe es halt über die Challenge-Seite geguckt, ich weiß nicht, wie du es geguckt hast, aber ich fand es also besser, auch wegen dem Kommentar. Ich meine, die hatten da ein paar auch interessante Leute da sitzen, vom Fach, sage ich es mal. Und bei mir war das halt so, dass beim Männerrennen kurz vor dem Zieleinlauf einfach der Stream abgebrochen ist. Ich weiß jetzt nicht, woran es lag. Manchmal habe ich ja auch schlechtes Internet am Wochenende, aber ich konnte mich auch gar nicht mehr anmelden. Und bis ich dann mich angemeldet habe, waren die ersten 10 schon, beziehungsweise bis ich den Livestream wieder hatte, waren die ersten 10 schon drinne. Fand ich ein bisschen ärgerlich, aber ich will dem Stream jetzt nichts anlasten. War wahrscheinlich vielleicht sogar wegen meiner Internetverbindung, weil ich hatte dich ja noch gefragt, wie es bei dir aussieht. Und du hast gesagt, bei dir war alles top. Von daher, also der Stream an sich fand ich mega. Der Stream an sich war gut. Ich habe über Sportschau geguckt, also ARD-Stream, und ich meine, gut, die haben ja nur das Signal bekommen, ne? Also Sportschau. PTO hat sehr viel versprochen, sehr viele Kamerawinkel und Mitfahren des Autos. Gut, das war ja dabei, aber es wurde im Vorfeld mehr versprochen, als dann im Endeffekt gehalten wurde. Ich weiß nicht, woran es lag. Ich habe schon gedacht, das wird hier, ne, so richtig, richtig, keine Ahnung, was mega Besonderes, sage ich jetzt einfach mal, weil da so viel Vorfeld darüber gesagt wurde, ne, dass das die gleichen sind, die auch die NASCAR-Rennen übertragen, und dass die da, ne, schon sehr erfahren sind und verschiedene Kamerawinkel und hier und da, weißt du, aber im Endeffekt war das gut, ja, aber ich hatte das Gefühl, da wurde im Vorfeld zu viel drüber gesprochen, was alles angeboten wird, und das wurde halt nicht so ganz gehalten. Das habe ich jetzt nicht so mitbekommen, deswegen habe ich da jetzt auch ehrlich gesagt keinen, war ich jetzt auch nicht enttäuscht oder so, aber... Enttäuscht war ich nicht, aber ich habe mir gedacht, na, also so zwischendurch, weißt du, kam mir so der Gedanke so von wegen, na, dafür, dass es halt so viel versprochen wurde, sind das immer so, ja, so die gleichen, ne, Bilder, die da jetzt irgendwie kommen. Aber wie gesagt, das ist Jammern auf hohem Niveau, weil so an sich ist das schon ganz gut. Wobei ich muss sagen, eine HR3-Übertragung vom Ironman in Frankfurt ist ja mindestens auf dem gleichen Level, wenn nicht vielleicht sogar noch ein Stück besser gewesen. Das stimmt, die sind eigentlich sehr gut. Die sind ja richtig, richtig gut. Genau, aber ansonsten, wie gesagt, also ich war froh, das überhaupt sehen zu dürfen auf so einem wirklich sehr, sehr coolen, in so einem sehr coolen Format. Also von daher, ja, alles gut. Ja, ich wollte dazu eigentlich nur noch sagen, dass ich mir dann während des Rennens gedacht hätte, also eigentlich ist das ja alles so komprimiert auf einer Strecke oder alles ziemlich nah beisammen, da hätten die schon vielleicht auch mal ein paar andere Einblicke zeigen können. Ich habe das gerade bei den Männerrennen gedacht, weil es oft dieselben Einstellungen gab, meistens von vorne oder die haben sich dann immer einen Athleten rausgepickt, den sie dann ein bisschen länger gezeigt haben und Genau, und das das waren halt meistens sich vielleicht ein bisschen Amerikaner. Variationen. Und dann, was die halt nicht gut gemacht haben, vielleicht lag es daran, dass das vielleicht Leute sind, die noch nie so viel Triathlon-Erfahrung haben oder ne, da in der Regie eines Triathlon-Wettkampfs, weil es wurden wirklich Situationen ausgelassen, gerade zum Ende des Radfahrens, beziehungsweise beim Laufen, was jetzt noch krasser war, wo wirklich vorne was passierte, ne, und das halt einfach nicht übertragen wurde. Ne? Die Sache mit Alistair Brownlee, ne, das wurde irgendwie komplett ausgelassen. Man hat es im Man hat Hintergrund ihn gesehen, ja, dass er sich gedehnt hat. Das, ja. ja, man hat ihn da einfach irgendwann stehen sehen und so, man hat das total verpasst. Dann waren so ein paar Überholungen, die man nicht gesehen hat, ne, so in der zweiten Gruppe hinter Gustav Iden. Ja, da hätte ich mir gedacht, okay, das hätten die, ne, ein bisschen besser machen sollen. Da fehlte irgendwie so ein Kamerafahrzeug irgendwie mehr, um da jetzt alles irgendwie im Bild zu haben. Ja, aber wie gesagt, selbst das, ne, also das sind alles Sachen, die glaube ich, die PTO auf jeden Fall beim nächsten Mal besser machen wird. Davon bin ich überzeugt. Also von daher, wie gesagt, so wie es war, im Großen und Ganzen war das schon ganz gut. Ja, sehr gut. Dann kommen wir doch mal zum Rennen und wir fangen einfach an, wie es bei der Challenge Daytona auch war, mit den Frauen an. Ja, eigentlich nichts Überraschendes beim Schwimmen, muss ich sagen. Lucy Hall hat das von vorne bestimmt, da Lucy Charles Barkley ja nicht da war. Ja, und die hat sich einen kleinen Vorsprung auch rausgeschwommen. Mit der Laura Brandon war auch mit dabei, aber im Grunde genommen auch mit den ganzen Kurzdistanzlerinnen, die dabei waren, war das schon ein sehr enges Rennen so. Also beim Radfahren ging es dann eher so ein bisschen mehr zur Sache. Wolltest du noch was zum Schwimmen sagen oder wollen wir gleich Nein, also weitergehen zum Radfahren? Schwimmen ist halt, wie es Schwimmen ist. Ne? Also es gibt so einfach ein paar Spezialistinnen, auch bei den Männern ein paar Spezialisten, die da vorne weg schwimmen. Es wird natürlich dann hinten raus interessant bei dem Rennen, wer da so ne, irgendwie so einen mega Rückstand hat, weil das ist dann, glaube ich, auf der Distanz schwer aufzuholen. Wobei Lionel Sanders hat uns da auch eines Besseren belehrt. Aber ja, im Großen und Ganzen war es bei den Frauen, ja, ich sag mal, beim Schwimmen nie so spektakulär und auch das Radfahren war jetzt irgendwie bei Weitem nie so wie bei den Männern. Ne? Das wurde einfach dominiert von zwei Frauen, ja, die da wirklich vorne weg gefahren sind, ganz schnell. Paula Findlay und Lisa Norden. Ja, und die haben einfach über die 80 Kilometer da das Tempo vorgegeben. Genau, ich habe dich im Vorfeld auch gebeten, dass du mal so eine Einschätzung in den Top 3 oder Top 5, wie du wolltest, gemacht hast. Und du hast sogar Lisa Norden erwähnt. Ich kannte sie jetzt gar nicht, aber sie hat beim Radfahren doch sehr überzeugt. Was ich auch interessant finde, gerade bei der PTO, die haben erstmal für den Sieger 100.000 ausgerufen und dann absteigend immer so 70, 50, 35 und das ging dann so bis Platz 20. Der kriegt noch 4.000 und danach kriegt jeder, der ins Ziel gekommen ist, 2.500. Bei den Männern wie bei den Frauen. Da gab es gar keinen Unterschied, was ich erstmal sehr, sehr positiv finde. Aber dass auch jeder, der quasi ins Ziel gekommen ist, noch Preisgeld bekommen hat, ist doch einfach auch mega gut, finde ich. Auch ein bisschen ärgerlich für Lisa Norden, die ja dann beim Laufen mit Schmerzen hatte und nicht mehr weitermachen konnte. Und leider, ich glaube, sie wollte es durchgehen, hat es aber dann doch nicht geschafft. Deswegen steht bei ihr ein DNF. Aber ich fand es, also ich war sehr, sehr mit. Also sie wurde ja interviewt, als sie sich da ein bisschen gegangen ist. Und da musste muss ich so ein paar Tränchen wegdrücken, weil es ja, ist ja klar. War schon, ist ja klar. Also in der Position ist das genau. Natürlich klar. Ne? Als Gesamtzweite da beim Laufen so schnell aufhören zu müssen. Der Grund dafür ist halt der gewesen, das wusste ich im Vorfeld auch nicht, weil, ne, wie du schon gesagt hast, ich hatte Lisa Norden auf jeden Fall auf dem Zettel, gerade wegen der Radstrecke, weil Lisa Norden eine wirklich sehr, sehr gute Radfahrerin ist. Sie fährt ja auch für die schwedische Radnationalmannschaft, war auch bei den letzten Weltmeisterschaften dabei, beim Zeitfahren und auch beim Straßenrennen. Sie hat sich vor einer Woche oder vor zwei hat sie sich beim Training an der Wade verletzt. Und der Trainer ist ja auch der Trainer von Laura Philipp. Ne? Und da war im Vorfeld irgendwie so die Rede von, ja, irgendwie so ein Viererschnitt wird sie vielleicht noch laufen können. Aber im Endeffekt auch das ging nicht. Ne? Und sie müsste dann ganz schnell ins Gehen übergehen und beziehungsweise dann auch irgendwann aufgeben. Ja. Ja, vielleicht auch da ein bisschen beim Radfahren noch ein bisschen zu übertrieben, aber... Nein, das glaube ich nicht, Also es ist einfach eine Verletzung, also du hast dich beim Training eine Woche oder zwei vom Wettkampf verletzt, ich weiß nicht, ob sich da eine Zerrung geholt hat oder vielleicht Muskelfaserriss oder irgend sowas in der Art, das weiß man jetzt nicht, aber wenn du das hast, wenn du da was Gravierenderes hast, dann ist es auch nicht innerhalb von einer Woche dann ausgestanden. Sie hat es einfach versucht, das hat sie auch in dem Interview gesagt, sie wollte es versuchen. Und es ging halt nicht. Ja, und dann ist beim Radfahren noch was passiert, was wir natürlich auch noch ansprechen müssen. Und zwar Anne Haug hat eine Zeitstrafe bekommen wegen Drafting. Leider hat man es nirgendwo gesehen und auch beim englischen Kommentar waren sie so ein bisschen, konnten sie selber nicht einordnen, was genau passiert ist. Sie sagten, ja, es können nur zwei Sachen gewesen sein, entweder beim Überholen oder Windschatten fahren. Anscheinend, also später hatten sie also gemeint, es wäre das Windschattenfahren gewesen. Was auch bei dem Rennen ein bisschen besonders war, es ging um 20 Meter Abstand, müsste man haben. Dafür waren ja auch extra diese Pylonen an der Seite da, an denen man sich so ein bisschen orientieren konnte. Nichtsdestotrotz, die Strafe wurde ausgesprochen und Anne Haug musste 2 Minuten absitzen. Das konnte sie sogar machen, wann sie wollte. Sie musste ja 4 Runden laufen. Sie hat es direkt gemacht und ist, glaube ich, sogar auf 16 erstmal zurückgefallen. Also sie hatte 6 Minuten Rückstand gehabt. Ja, und was dann abging, ja, das hoffentlich habt ihr alle gesehen. Ja, also deutlich die wirklich die schnellste Laufzeit des Tages. Ne? Die zweitschnellste ist ja Paula Findlay, die Gesamtsiegerin mit 1:06:25, immer noch 1:20 langsamer als Anne Haug, ne? Die 1:05:01 gelaufen ist. Also schon eine heftig schnelle Zeit. Ne? Also da, das war richtig, richtig stark. Und das war bestimmt mit einer gehörigen Portion Wut im Bauch, gar keine Frage. Sie hat sich sehr gut das Rennen eingeteilt. Ne? Sie war ja nach dem Radfahren, war sie, glaube ich, 11. oder so um den Dreh, zusammen mit der Laura Philipp. Und sie haben sich halt Stück für Stück, genau, beziehungsweise Laura Philipp dann, ne, ohne Zeitstrafe, aber sie haben sich beide nach vorne gekämpft. Laura Philipp war auch eine Zeit lang auf Position 2, bis die Anne Haug kam. Ja, und dann ist es im Endeffekt auch das Podium. Und das haben wir auch beide im Vorfeld getippt. Ne? Anne Haug, Laura Philipp haben wir beide getippt. Wie gesagt, ich habe da Lisa Norden noch mit auf den Zettel gehabt. Ich habe tatsächlich auch so ein bisschen Richtung Paula Findlay geschielt, die Gesamtgewinnerin. Ich weiß nicht, ob das bekannt ist. Paula Findlay hat mit ihren Lebensgefährten Erik Lagerström, der auch bei dem Rennen war, auch ein Profi-Triathlet, einen sehr coolen YouTube-Kanal, ne, wo sie jede Woche ein Video reinstellen und auch ganz genau ihr Training beschreiben und so. Das Ganze läuft unter dem Namen von Erik Lagerström. Dazu haben sie noch so eine Triathlon-Marke, die heißt The Triathlon Life. Da gibt es auch einen Kanal und da verkaufen da auch so ein bisschen Merchandise. Das nur nebenbei. Also, was ich eigentlich damit sagen wollte, man hat schon gesehen, wie Paula Findlay trainiert hat. Ne? Also das, aber ich war mir nicht sicher, inwieweit sie da in diesem starken Feld da eine Rolle spielt, weil sie ja sehr viel auch auf der Kurzdistanz in der Vergangenheit unterwegs war. Und durch das Corona-Jahr kann man ja die Leute schlecht einschätzen. Deshalb habe ich auch zu dir gesagt, Laura oder Anne, ich bin mir nicht sicher, ne, wer da oben erste, zweite oder dritte ist. Das ist wirklich sehr, sehr schwer, das Ganze dann halt unter den Bedingungen da jetzt irgendwie einzuschätzen. Ja. Genau, auch unsere beiden Sprachnachrichten im Vorfeld werde ich hier nochmal reinschneiden, wie wir getippt haben. Okay. Da brauchen wir jetzt nicht ganz genau drauf eingehen. Ja, du wolltest von mir die Einschätzung zur Challenge Daytona. Ja, ist eine recht schwierige Geschichte, weil das Aufgebot richtig heftig ist. Also ich glaube, so ein Aufgebot an super Triathleten, Triathletinnen gibt es noch nicht mal auf Hawaii, weil hier treffen wirklich Kurzdistanzler, Mitteldistanzler und Langdistanzler aufeinander. Und von daher ist das wirklich ja, ein Lotteriespiel. Also da entscheiden Kleinigkeiten, würde ich sagen, weil da sind so viele starke Athleten am Start. Aber gut, also ich würde sagen, bei den Männern, ja, die Deutschen, die sind natürlich Überbiker, ne? Also die werden wahrscheinlich so auf dem Bike, glaube ich, schon so ihren Stempel im Rennen aufdrücken, ne? Gerade Sebastian Kienle, Andreas Bücherer, ne? Maurice Clavel, Boris Stein, Florian Angert, das sind ja alles, oder Frederik Funk, das sind alles richtig, richtig starke Biker. Allerdings glaube ich, dass sie dann doch beim Laufen etwas einbüßen werden und dass da der eine oder andere auf jeden Fall in die Top 10 kommen kann und wenn es vielleicht ganz gut läuft, in die Top 5. Allerdings sind meine Favoriten, und das in dieser Reihenfolge, Alistair Brownlee, Gustav Eden und der dritte, das ist natürlich schwer zu sagen, ich sag mal Javier Gomez. Das ist so vielleicht so der einzige Langdistanzler, der jetzt wirklich auch beim Radfahren, Laufen sehr stark ist. Und wenn er jetzt nie so viel Körner beim Fahrradfahren lässt, der da auf jeden Fall vorne mitmischen kann. Das zu den Männern. So, und bei den Frauen setze ich auf die zwei deutschen Aushängeschilder sozusagen, auf Anne Haug und Laura Philipp. Allerdings weiß ich jetzt tatsächlich nicht, in welcher Reihenfolge. Also das kann so oder so ausgehen. Wobei in meinen Augen Anne Haug so die bessere Läuferin ist. Und Laura Philipp so vielleicht insgesamt ausgeglichener. Genau, aber da kann ich mich echt nicht entscheiden. Genau, also die beiden. Und ja, dann kann ich mir auch vorstellen, weil auch hier das Bild richtig, richtig stark ist, da kann ich mir aber vorstellen, dass es vielleicht da so die ein oder andere Überraschung gibt. Mehr oder weniger Überraschung. Also ich könnte mir vorstellen zum Beispiel, dass jemand wie Lisa Norden, die schwedische Triathletin, dass die da gut mit vorne eine Rolle spielen könnte. Aber ansonsten ist auch hier, ne, also das ist wirklich, ich meine, da gibt es Sarah Crowley, Holly Rollins, Heather Jackson. Ja, also das, die können alle, wenn sie einen guten Tag haben, vorne landen. Ne? Aber ich setze da auf jeden Fall auf die deutschen Triathletinnen, was das Podium angeht. Okay, bevor es losgeht, auch nochmal hier meine Top 5. Ich habe deine jetzt noch nicht gehört, deswegen wollte ich jetzt mich nicht beeinflussen lassen. Ich schaue mir das gleich nochmal an. Bei den Frauen fange ich mal an. Laura Philipp auf 1, Anne Haug auf 2 und Holly Lawrence auf 3. Obwohl ich bei den drei sagen muss, da kann es auch komplett durchgewürfelt sein. Kann ja jeder auf 1 von den 3 kommen, denke ich mal. Bei den Männern denke ich, dass Alistair Brownlee das machen wird, dann Javi Gomez auf 2, Sebastian Kienle auf 3, ja, das sind meine. Ja, auf jeden Fall, du hast recht, Laura Philipp ist ja dann auch von, glaube ich, 12 oder ich meinte sogar 16 sind sie beide losgefahren, 15, 16, irgendwie sowas, aber gut, das spielt ja jetzt auch nicht unbedingt die große Rolle, wo sie gestartet sind. Auf jeden Fall sind beide ziemlich weit nach vorne gekommen, und aber Anne Haug im Laufen, ja, also das Einzige, was mich so ein bisschen bei dem Rennen selber ein bisschen als aufgeregt hatte, dass die im englischen Kommentar war der eine, der als sagte, naja, ich hoffe, sie läuft nicht bis 2 Minuten ran, weil sonst würde man ja sagen, es war genau die Strafe, die ihr gefehlt hat und so. Aber da habe ich mir auch gedacht, das ist doch eigentlich Quatsch, weil wenn du jemanden zum Beispiel immer näher kommen siehst, kann das sogar einen noch ein bisschen mehr anspornen, als der halt so weit weg ist und man sieht es halt nicht. Und wenn Anne Haug Paula Finley irgendwann vielleicht gesehen hätte, hätte sie das nochmal, die letzten Körner sozusagen nochmal rausgeholt und hätte sie vielleicht versucht, nochmal anzugreifen, aber. Ja, ich weiß nicht. Also Ehre wem Ehre gebührt, ne? Also Paula Findlay hat wirklich ein fast perfektes Rennen gemacht. Ne? Also sie war beim Schwimmen mit dabei, sie hat mit die schnellste Radzeit und da hat sie auch beim Laufen, glaube ich, wenn ich das jetzt so schnell überblicke bei den Frauen, hat sie auf jeden Fall eine der schnellsten Laufzeiten. Also das hat sie auch später im Interview gesagt, sie hat so ihr perfektes Rennen gemacht. Und was mir bei ihr wirklich sehr gut gefallen hat, ist die Art und Weise, wie sie auf dem Fahrrad gesessen hat, ne, nämlich ganz, ganz ruhig. Ne, und das wirkte alles so smooth und so ruhig und genauso beim Laufen. Ne, also das sah wirklich sehr, sehr ökonomisch aus, das sah richtig sehr gut aus. Sie sah so aus, als ob sie wirklich sehr, sehr gut vorbereitet ist und alles so ziemlich im Griff hat. Ne? Wobei bei Anne Haug, muss man sagen, beim Laufen sah das einfach nach einer brachialen Gewalt aus. Ne? Also die ist wirklich mit jeder Körperfaser, wollte sie da nach vorne. Da hat man ihr auch so ein bisschen den Ärger angesehen. Das stimmt. Paula Finlay auch Vorjahressiegerin gewesen. Also sie kannte die Strecke auch sehr gut. Und du hast recht, das ist die zweitschnellste Laufzeit, die Paula Finlay gemacht hat. Neben Anna Haug, die natürlich alles dominiert hat, ist noch Leslie Smith mit 1:06:36 die drittschnellste Zeit gelaufen. Also Paula Finlay erste, Anna Haug zweite und Laura Philipp, die überglücklich ins dritte reingekommen ist, die sogar noch sagte, dass sie nach dem Radfahren Krämpfe hatte. Für die Deutschen einfach ein super Ergebnis, würde ich sagen. Ja. Und ich hatte mir da schon gedacht, wenn ich so jetzt mal ein bisschen vorausblicke aufs Männerrennen, vielleicht so demnächst in Zukunft diejenigen, die uns die Treppchen sichern. Ja, haben sie ja jetzt schon, ne? Letztes Jahr Hawaii waren sie genauso gut dabei, also da waren sie auch ganz vorne, die zwei dabei, also klar, natürlich sind das die Aushängeschilder des deutschen Triathlons neben Jan Frodeno und Sebastian Kienle, ne? Ganz klar. Die auch nicht jünger werden. Ja. Ja, gut, wenn du zum Frauenrennen nichts mehr hast, würde ich sagen, gehen wir mal rüber zu den Männern. Ja, das Frauenrennen war recht überschaubar, finde ich. Also das war wirklich, da war jetzt nicht so viel Action wie bei den Männern, ne, was man sich auch vielleicht aber im Vorfeld auch denken könnte. Wobei, bitte? Es war aber ein guter Start, sagen wir es mal so. Also ich hatte schon Spaß gehabt, dazu zu gucken. Ja, ja, klar, also natürlich. Also gerade Anne Haug, ne, die hat da so den Spaß mit reingebracht. Weil da war man schon, also ich sag mal, bis 4 Kilometer vor dem Ziel habe ich mir gedacht, komm, das schafft sie vielleicht. Vielleicht sagt Paula Findlay doch nur so ein bisschen Schwäche. Aber nee, hat sie nicht gezeigt. Sie hat das wirklich durchgezogen. Zwar hat sie hinten raus noch ein bisschen auf Anne Haug verloren, aber das waren wirklich marginale Sekündchen und bei Weitem noch nicht irgendwie in Sicht gewesen. Ne? Also von daher hat die Paula Findlay schon wirklich ein richtig großartiges Rennen gezeigt. Ja, das stimmt. Dann lass uns doch mal rüber zu den Männern gehen. Ich würde jetzt aus Zeitgründen einfach mal das Schwimmen ein bisschen überspringen. Ich meine, das Schwimmen war für mich einerseits überraschend, da sehr viele gleichzeitig rausgekommen sind. Also es ist nicht wirklich einer rausgeschwommen, also so im 22er-Bereich. Und es kam schon so mehr oder weniger eine große Gruppe. Aber dann nach dem Wechsel ging es ja direkt los. Vincent Louis und Alistair Brownlee haben sich ja quasi schon direkt abgesetzt und haben versucht, ein bisschen Druck zu machen, obwohl ich muss sagen, wir hatten auch dann miteinander alles geschrieben und gesagt, also es ist schon krass, wie nah sie so aneinander hängen. Also ich weiß nicht, vielleicht, ob der Kamerawinkel das so verzerrt hatte, oder aber ich fand es einfach wirklich so auch, es waren ja so, glaube ich, 7 oder 8 und dann ist erst so eine kleine Lücke entstanden, die zusammengefahren sind. Und also gerade der Vincent Louis, der hat ja dann auch seine Zeitstrafe irgendwann bekommen. Also die Kommentatoren im englischen Sektor, sage ich jetzt einfach mal, hatten halt auch behauptet, okay, sie hatten nämlich auch drüber gesprochen und sie sagten so nach, vielleicht so nach 3, 4 Runden hat sich das ja so ein bisschen eingependelt, dann wurden auch so Abstände mehr eingehalten und da sagten die, na, vielleicht haben die Schiedsrichter erst mal durchgehen lassen und dann das wird sich schon regeln. Und gut, im Endeffekt wurden sogar 2 Zeitstrafen bei den Männern ausgesprochen. Es waren nämlich einmal Jonathan Brownlee und Vincent Louis. Ja, also zum Männerradfahren muss ich sagen, es war anfangs ziemlich chaotisch und hinten raus wurde es auch wirklich nicht besser von den Abständen her. Also man muss bei den Frauen sagen, zumindest das, was man gesehen hat, sie haben die Abstände gehalten, was man bei den Männern wirklich nicht sagen kann. Ne? Und das wurde auch durch viele Stimmen im Nachhinein auf den sozialen Medien auch noch unterstrichen, von den Leuten, die dabei waren, von Trainern und so weiter auch bestätigt, dass da wirklich sehr viel im Windschatten gefahren worden ist, ne? Dass da wirklich sehr viel, sehr, sehr unsauber gefahren worden ist. Vielleicht die vorne, die ersten 3, 4, das hat sich dann irgendwann geregelt, ne? Das, ich meine, ist ja auch klar, da hält die Kamera drauf, das sind ja auch die Schiedsrichter, da halten sie die Abstände, aber hinten im Feld wurde alles andere als sauber gefahren zum Teil. Das war schon so ein bisschen ärgerlich, aber zum anderen auch, war das ein Punkt, wo ich mir auch im Vorfeld gedacht habe, okay, auf so einen ovalen Kurs von, was hat das, 4 Kilometer gehabt? Das wird wirklich sehr schwierig, da jetzt da wirklich 20 Meter die ganze Zeit irgendwie zu halten, gerade bei den, weißt du, die wollten alle nach vorne, da hast du jeden gemerkt, jede wollte nur nach vorne, ne, und die haben überholt und überholt und überholt, und was ich wirklich sehr, also wirklich unmöglich fand, ist, wie Tim O'Donnell gefahren ist, weil er wirklich überholt hat. Und die Leute, die er überholt hat, die hat er wirklich geschnitten. Da ist er einfach rein und hat gerade mal vielleicht einen Meter gelassen, was für den Hinteren bedeutet, ich muss rausnehmen. Ne, dann sind sie von der Aero-Position hoch, haben ein paar Tritte in die Pedale ausgelassen, sind aus dem Rhythmus raus. Also da habe ich mir gedacht, das ist sowas von aschig, wirklich, wenn ich das so sagen kann, weil das hat er nicht einmal gemacht, das hat er mindestens, was man auf Kamera gesehen hat, mindestens 3-mal gemacht vorne. Und also ich habe mir nur beim Laufen gedacht, weil der da anfangs vorne mit dabei war, okay, hoffentlich wirst du jetzt nach hinten gereicht, weil das hast du dir nicht verdient, dass du da vorne bist. Und so war es denn auch, ne? Also am Ende Platz 16 für Tim O'Donnell. Genau, ja, ich habe das auch gesehen. Ich wusste jetzt nicht, dass es Tim O'Donnell war, aber ich habe da auch, also ich hatte jetzt auch nicht, dass es, ich habe den auch mehrfach gesehen, aber ich habe das jetzt nicht mit derselben Person verbunden, dass er beim nach dem Überholen quasi direkt reingegangen ist und die davor einfach hochgegangen sind und ja einfach mal einen Blick dahin auf seinen Rücken. Also das habe ich auch gesehen und ich fand es auch eigentlich ehrlich gesagt nicht sports-like, ja, sagen wir es mal so. Die wissen das, die wissen, ne, und es ist ja nicht so, dass der Tim O'Donnell das nicht weiß. Ne, das, ich meine, also da haben wir schon im Vorfeld drüber gesprochen. Ne? Gustav Iden hat davon gesprochen im Interview später, dass das wirklich unmenschliche Schmerzen waren. Und er sagte, das gibt's doch gar nicht. Das war so über den Limit und die waren alle über den Limit. Und klar, dann versuchst du da irgendwie oder beziehungsweise fährst da jetzt nicht noch extra beim Überholen den Meter weiter, ne, denkt sich Tim O'Donnell, sondern ich schere einfach mal raus, ist mir egal, ob der hinter mir jetzt dann aus dem Rhythmus kommt und so weiter, aber das ist nicht richtig, das ist nicht korrekt, weil es ging ja auch anders, ne, das haben auch andere gezeigt, dass es anders geht, das haben vor allem auch die Frauen gezeigt, dass es anders geht, die Lisa Norden hat immer wirklich mit großem Abstand nach vorne beziehungsweise zur Seite überholt und ist regelrecht dann wieder eingeschert, und da haben sich die Männer wirklich manchmal verhalten wie die Axt im Walde. Ja, das stimmt, das ist manchmal sehr unübersichtlich gewesen, sagen wir es mal so. Aber das Männerrennen war ja dann doch recht schnell. Also die meisten kamen so bei 1,39, 1,40. Das war mega schnell. Das war, da ging schon richtig zur Sache. Auch hier möchte ich nochmal den Magnus Ditlev hervorheben. Was ich auch ganz interessant fand, war, dass er ja mit gut 2 Minuten Rückstand ins Radrennen gegangen ist. Und er ist ja kurz vor Schluss bis nach vorne hin durchgefahren. Hat sie dann alle überholt gehabt und dann hat er rausgenommen. Dann hat er das richtig gesehen, dass er überhaupt nicht mehr weggefahren ist. Er hätte bestimmt auch noch mal Gas geben können, aber er wollte es auch einfach nicht. Vielleicht auch hier noch mal. Er konnte nicht. Meinst du, er konnte nicht mehr? Aber gut, er hat ja vorne mitgehalten. Also, ja, gut, natürlich, klar. Aber der ist ja im Endeffekt, ist er ja dann, ich glaube, als 4., 5., 6. ist er dann irgendwie nach dem Radfahren in die Wechselzone gekommen. Ne, weil er dann auch irgendwie eingesehen hat, okay, das ist jetzt wahrscheinlich hier so ein Bereich, der ist ja 50 km/h gefahren. Er ist ja, glaube ich, auch die schnellste Zeit gefahren, ja, also mit deutlich unter 1,40. Beziehungsweise, ich meine, es sind ja ein paar, ne, in knapp 1,39 ins Ziel gekommen. Der Sam Long ist ja auch mit 1,38. Der Lionel Sanders ist auch unter 1,39 reingekommen. Also 1,38, sind ein paar. 30, ja. Also, ja, also das ist ja schon ein 50er Schnitt, ne? Also das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen. Ja, das stimmt. Auch vielleicht der Strecke geschuldet, da es ja mit dem Oval auch, glaube ich, recht windstill war, würde ich mal behaupten. Also vielleicht nicht ganz, aber ja, vielleicht, aber ich meine, da musst du ständig drücken, ne? Also wie der Gustav eben gesagt hat, ne? Da liegst du in einer Aero-Position, was nachher irgendwann wirklich sehr unbequem wird, ne? Weil das ist einfach eine unbequeme Position. Und du musst drücken, drücken, drücken, ohne Pause. Ne, du hast überhaupt keine Pause. Du musst einfach die ganze Zeit die Watt, ne, auf die Pedale bringen. Und boah, das über 80 Kilometer, das ist schon echt ein heftiges Arbeit, ne, was die da geleistet haben. Das muss man definitiv so sagen. Ja, auch vielleicht gerade für die Kurzdistanzler nicht ganz so gewohnt, in der Aero-Position zu liegen. Das hat man später auch gesehen, ne, weil ich meine, Das ist ja vielleicht so die Erkenntnis des Tages, ist die, dass, wie wir im Vorfeld gesagt haben, also ich habe echt gedacht, dass die Kurzdistanzler weiter oder mehr dem Rennen einen Stempel aufdrücken, aber sowas gar nicht. Ne? Also klar, natürlich hat Gustav Iden gewonnen, denn man damit irgendwie zu Kurzstrecklern zählen kann. Aber er ist aber ja auch definitiv auch er ist ja auch Mittelstreckler, er ist ja auch 70.3 Weltmeister, ne? Also er ist ja kein reiner Kurzstrecker, wie jetzt zum Beispiel Henny Schumann oder Vincent Louis, ne? Die das sind ja reine Kurzdistanzler, die dann natürlich beim Laufen nach hinten durchgereicht worden sind. Ich meine, gut, der Vincent Louis, der kam ja nach seiner Zeitstrafe noch gut nach vorne auf Platz 8. Aber, ne, da habe ich tatsächlich gedacht, dass die da wirklich weiter vorne sind. Hatte ich eigentlich auch gedacht, aber auch beim Laufen hat man es nämlich gesehen, hinten raus hat's dann doch, waren dann doch die, die länger vielleicht so ein bisschen auch dabei sind, gerade auch die, die Langstrecke machen, kamen dann auch gut nach vorne. Ich meine, Lionel Sanders, ich glaube, der ist mit als 20. oder sowas, der musste ja noch fast 3 Minuten gut machen. Vom Schwimmen hat er ja auch beim Radfahren gut gemacht, aber dann trotzdem noch unter einer Stunde gelaufen. Also ich meine, das ist ja schon mega. Ist er dann auch auf 4 noch nach vorne gelaufen. Rudi van Berg ist ja auch noch saugeiles Rennen gefahren. Ja, saugeiles Rennen Radfahrer gefahren. Ist. Also auch der Sam Appleton fand ich auch mega, was er so gemacht hat, wo auf einmal da voll aufgetaucht ist. Ich dachte, wo kommt denn der jetzt auf einmal her? Also sehr, sehr interessantes Rennen auch und vor allem also beim Laufen, was der Gustav Iden abgezogen hat, das war ja auch, also das war ja ein Hawk-like, was wie der an den vorbeige. Ja, das war schon ein bisschen drüber, ne? Also das war wirklich, das war richtig, richtig krass. Und es hat mir sehr gut gefallen, wie der da jetzt durchmarschiert ist, durch das Feld nach vorne und da dem Laufen den Stempel aufgedrückt hat. Aber er hatte tatsächlich nicht die schnellste Laufzeit des Tages, ne? Nee, also stimmt. Der war ja mit 58 Minuten schon, das ist ja ein 3,13er Schritt, ne? Muss man sich, Schnitt, muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, nach 80 Kilometer in knapp 50er Schnitt dann auch 3,13 zu laufen, also das ist wirklich heftigst. Aber die schnellste Laufzeit hatte der Zweite, ne? Der war ja noch fast eine Minute schneller, eine knappe Minute schneller, der Matt Hansen. Aber der ist auch durch das Feld auf den letzten, glaube ich, 2-3 Kilometer nochmal durchgefegt. Nur dieser Laufstil, der war wirklich nicht anzuschauen. Also der war wirklich übelst. Der sah aus wie ein kleines Kind, der jetzt irgendwie laufen lernt, aber der kam nach vorne. Ne? Also Laufstil hin oder her, der kam wirklich gut über das Feld durchgefegt. Ne? Das stimmt. Das hat mich auch gewundert, wie der da durchgelaufen ist. Der ist ja noch relativ klein. Ja? Ich glaube, der Rudi van Berg, der ist ja noch relativ groß und ich glaube, als er den dann geholt hat, der war ja, glaube ich, so fast 1,5 Köpfe kleiner oder so, fand ich auch. Und wie ich dir auch geschrieben habe, den Holzfußlauf von Lionel Sanders erkenne ich auch, wenn da noch 10 andere drum rumlaufen. Also den habe ich gesagt, also den Laufstil kenne ich, das müsste Lionel Sanders sein. Ich habe gar nicht damit gerechnet, dass er so weit vorne auf einmal ist. Und das war ja wirklich kurz vor Schluss in der letzten Runde. Da muss man Lionel Sanders auch nochmal wirklich den Hut davor ziehen, weil der hat ja mit knapp 26 Minuten natürlich einen gehörigen Rückstand. den er halt auf dem Radfahren, ne, gewohnt, aufgeholt hat, peu à peu. Aber nicht nur das, ne, der ist ja auch noch deutlich unter einer Stunde geblieben mit 59,46 beim Laufen. Also hatte auch da, ne, so richtig, richtig, ja, noch Druck gemacht. Also der hat wirklich sehr starkes Rennen da geführt. Und ich meine, es haben ja noch Sekündchen auf den dritten, auf George Goodwin gefehlt. Ich meine, wäre das Rennen wirklich 20 oder 21 Kilometer, dann bin ich mir sicher, dass Lionel Sanders Dritte geworden wäre. Der hätte vielleicht Matt Hansen hätte und Gustav Willen hätte nicht bekommen, aber George Goodwin hätte gekriegt. Ja, ich glaube, Matt Hansen, der hat ja auch noch die schnellere Laufzeit im Endeffekt gehabt, fast ja, 1,5 Minuten schneller. Also der hat auch schon ein sehr souveränes Rennen am Ende gehabt, so wie ich das gesehen habe. Aber George Goodwin habe ich auch gedacht, oh, der, ob der nicht noch bekommen wird. Obwohl ich, muss ich sagen, ich kenne den gar nicht. Also ich habe noch nie was von dem gehört. Den einen oder anderen hat man ja schon eher ein bisschen was gehört, auch Vincent Louis. Also ich weiß gar nicht, wo der auf einmal herkam. Kennst du den? George Goodwin? Nee, muss ich auch ganz ehrlich sagen, ob das jetzt ein Kurzdistanzler oder Mittelstreckler ist, kann ich jetzt tatsächlich jetzt auch nicht sagen. Kannte ich jetzt im Vorfeld auch nicht. Aber nochmal hier zu Matt Hansen, ohne denn jetzt irgendwie ja, zu nah treten zu wollen. Ich bin mir nicht sicher, weil Matt Hansen wirklich beim Radfahren mitten im Pulk war. Und ich bin mir nicht sicher, ob der einfach auch nicht so ein bisschen davon profitiert hat, dass da einfach unsauber gefahren worden ist. Das ist, weißt du, ohne dass ich es weiß. Es ist eine reine Vermutung, aber weißt du, die Stimmen, die waren wirklich sehr laut, dass gerade im Mittelfeld nicht sauber gefahren worden ist. Und Matt Hansen war da einfach mit drin, ne, in dem Mittelfeld. Und deshalb, ja, einfach, ich meine, gut, ne, das macht sich einfach bemerkbar. Das ist einfach der Punkt. Das macht sich bemerkbar, dass wenn du da jetzt irgendwie beim Radfahren, ne, einfach so ein bisschen Körner sparst, die hast du einfach beim Laufen. Aber wie gesagt, reine Vermutung. Ja, aber ich verstehe schon, wo die Spekulation so ein bisschen herkommt, weil im Rennen, also da wurden ja an der Seite die Top 20 aufgelistet und ich glaube, ich habe den nicht einmal da gesehen. Also keine Ahnung, wo der auf einmal herkam. Und natürlich, wenn ich beim Radfahren so leisten kann, mir vielleicht mal ein, zwei Mal weniger zu treten, dann ist es natürlich fürs Laufen vom Vorteil. Also ist ja klar. Gut, also ich würde vielleicht auch mal, weil wir noch gar nicht über die Deutschen gesprochen haben, einen Andi Dreizte hervorheben, der Zehnter geworden ist, und Florian Anger, der 13. geworden ist, auch ein super Radrennen gefahren hat, der sich vorhin auch gezeigt hat, auch mega gut. Frederik Funk, einer, den ich sehr gern mag, 17. geworden, auch hier auch Glückwunsch an die drei. Ja, so ein kleines Durchbruchrennen für ihn, ne? Also noch sehr, sehr junger Athlet, glaube ich, der zweitjüngste im Feld. Und da hat er wirklich gezeigt, was er kann, ne? Also der, ja, war wirklich sehr gut dabei. Also überall wirklich mit einer sehr guten Performance, kann man ich, so sagen. Ich muss ja sagen, ich habe den, glaube ich, letztes, ja genau, ist noch letztes Jahr, habe ich ihn ja in Frankfurt gesehen, und da ist er ja auf 3 vorgelaufen, fand ich mega gut. Also ich bin da echt mittlerweile Fan, weil der mich immer mehr überzeugt, und wie du auch sagtest, sehr jung, von daher, von denen können wir vielleicht noch was erwarten. Ja, vielleicht nur ganz kurz, der sind einige später ausgeschieden, zum Beispiel Andi Böcherer, von dem ich echt gesagt gar nicht gewusst habe, dass er dabei ist. Tim Dorn ist noch raus, Sebastian Kienle, von denen habe ich gar nichts, ich habe überhaupt nicht mitbekommen, dass er rausgegangen ist. Und hier vielleicht der Prominenteste, wie wir schon mal angesprochen haben, Alistair Brownlee, der mit Wadenproblemen anscheinend dann im Endeffekt auch noch nach, glaube ich, einer Runde oder so ist er dann direkt raus. Ja, noch nicht mal. Ja, also ziemlich schnell hat man, wie du auch sagtest, man hat es gar nicht so richtig mitbekommen, weil er auf einmal weg war und man hat es gar nicht gesehen, dass er weg war. Man hat nur gesehen, dass er an der Seite, wo sein Name stand, immer mehr überholt wurde und man konnte sich nur wundern. Ja, von daher ganz interessant, aber da auch dementsprechend der Favorit raus, und ich hätte echt gerne mal gesehen, wie er gegen Gustav Iden sich gewehrt hätte, weil er war zu dem Zeitpunkt ja ziemlich weit vorne. Ja, auf jeden Fall ein sehr interessantes Rennen und ich fand's sehr cool und ich fand's auch sehr toll, sag ich jetzt einfach mal, dass mal wieder was gesehen hat, und ich war richtig angefixt von dem Rennen, auch schon von dem Frauenrennen, und habe mich selber auf die Rolle begeben. Hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht, und Ich bin froh, wenn das alles mal wieder ein bisschen geregelte Bahnen geht und wir vielleicht auch wieder ein bisschen mehr sehen können. Also definitiv, also wir können da wirklich noch sehr gespannt sein, was da PTO noch alles im Köcher hat, ne? Und da haben sie so einige, die haben noch einige Ideen, die sie eigentlich schon dieses Jahr umsetzen wollten, gell? Und das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, da jetzt am vergangenen Sonntag da zu schauen. Ja, können wir wirklich sehr, sehr, sehr gespannt sein. Ne? Es gibt nächstes Jahr eine PTO Championship wieder. Es gibt so ein Cup, Collins Cup heißt das. Soll so ein bisschen auch an den, ach, wie heißt das beim Golfen? Gibt es auch so ein Cup, wo Europa gegen Amerika antritt. Genau, also so in Anlehnung, ne? Darauf. Soll sowas auch beim Triathlon jetzt geben. Also PTO hat da schon einige Ideen und es hat wirklich auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht, wieder so triathlon-technisch. Definitiv. Ja, sehr schön. Gut, Adrian, dann danke ich dir, dass du bei der ersten Folge mich unterstützt hast. Ich hoffe, es Ja, hat ich dir auch so viel danke. Spaß gemacht und hoffen wir einfach mal, dass nächstes Jahr vielleicht mit den Erkenntnissen auch aus den Rennen ein bisschen mehr zu sehen ist und worüber wir wieder sprechen können. Ja, hat Spaß gemacht. Sehr cool. Dann Dankeschön und wir geben zurück. Bis dann. Bis dann. So, das war die Challenge Daytona. Oh Gott, habe ich das jetzt richtig gesagt? War es eine Challenge? Nee, ne? Es war eine Challenge, hast du Es war genau eine richtig Challenge. gesagt. Ja. Nochmal Ein gerettet. Glück, okay. Sonst hätten die Leute ausgeschaltet, die ganzen Triathleten, die uns jetzt Ja, wiederhören. ja. In Nee, es war die Challenge Daytona oder die PTO Championship 2020 at Daytona, wenn man so will. Ja, es war ein super Rennen und es war ein Einspieler, der ein bisschen länger ging, als ich es erwartet hatte, aber ich meine, im Endeffekt. Wenn man schon mal einmal im Jahr die Gelegenheit hat, über einen Wettkampf zu sprechen, dann muss man das auch zelebrieren. Ist schon richtig. Und wir hatten es jetzt sogar zweimal in einer Episode. Also, wie gesagt, ich fand irgendwie Das gab es dieses dieses Jahr Wochenende wahrscheinlich gar so nicht. krass, ne? Eben, genau. Also, dieses Wochenende war einfach so viel. Dann das Wochenende davor war ja der 24-Stunden-Lauf vom Kilian Jornet oder generell dieser 24-Stunden-Lauf. Also, langsam kommen wir wieder rein. Das finde ich mega cool. Ja, aber das ist auch das, was wir vorher mit dem Marathon oder beziehungsweise mit der Integration gesagt haben. Man lernt natürlich auch damit zu leben und man versucht, das Beste draus zu machen. Ja? Also ich meine, wenn man die Nachrichten, also ich bin ja überhaupt kein Nachrichtengucker, also ich kann, also manchmal meine Freundin, die guckt sich dann solche Sachen an. Ich gucke auch überhaupt nicht auf die Corona-Zahlen oder sowas. Ja? Man kriegt es irgendwann, krieg ich sowieso mit. Ja, das lässt sich nicht vermeiden. Will ich auch nicht unbedingt vermeiden, aber ich muss mir dann auch nicht den ganzen Tag Nachrichten angucken. Und in den Nachrichten gibt es eh nur negative Sachen. Ich bin eher ein positiver Mensch und sehe halt auch, natürlich, es ist halt jetzt, wie es ist und man muss einfach damit leben. Und wenn ich mir die ganze Zeit nur Negatives reinziehe, dann habe ich auch eine negative Stimmung. Von daher versuche ich da positiv damit umzugehen. Aber davon mal abgesehen, worauf ich hinaus wollte, ist, dass wir, hoffe ich, wirklich. Egal, ob es ein Impfstoff oder ob, wenn es nicht funktioniert oder keine Ahnung, es dann doch irgendwas anderes wieder gibt, dass wir daraus auch lernen und gerade jetzt für unseren Sport, der, wo viele, denke ich, ja, erstmal in die Knie gezwungen wurden, sage ich mal, ob sie jetzt ganz runtergehen müssen oder ganz aufgeben müssen, weiß ich noch nicht, aber dass viele halt das strugglen und irgendwie Möglichkeiten und Lösungen finden, ja, am Leben zu bleiben, sagen wir mal so. Und Ja. ja, ich habe schon manche Podcasts mir so ein bisschen angehört und es sieht halt gerade für die Triathlon-Szene in Deutschland für nächstes Jahr sehr gut aus. Da haben sie alle reagiert. Und ich meine, Richtung Profis ist es ja meiner Meinung nach auch jetzt nicht ganz so schwierig, das auf die Beine zu stellen, wenn man es unbedingt auf die Beine stellen möchte. Man hat es ja zum Beispiel auch in Valencia gesehen, ja, oder man hat es ja auch schon bei der ITU in Hamburg gesehen. Da wird halt die Gruppen kleiner gemacht, dann wird halt einzeln gestartet. Gerade im Triathlon ist das, sollte das ja eine Möglichkeit geben. Natürlich sind die Bilder, wo wir zusammen starten, oder die Schwimmer und Athleten und der Massenstart beim Marathon, das schönere Bild. Aber wenn es nicht geht, müssen wir halt andere Lösungen finden. Ja, auf jeden Fall. Und ich meine, klar, für die Profis ist es natürlich super wichtig, jetzt dann auch die Wettkämpfe zu haben, einfach weil es auch eine Auf jeden Fall. Haupteinnahmequelle ist. Aber ich fände es eben auch schön. Also man darf eben auch nicht vergessen, dass viele Leute dieses Jahr gestruggelt haben, eben weil sie sich nicht in Wettkämpfen präsentieren konnten und die aber nicht auf so einem Leistungsniveau sind, dass sie bei diesen Profi-Rennen dann teilnehmen konnten, ja, und trotzdem sehr ambitioniert sind. Okay, ja, bitte, Lukas. Ich habe eine Wortmeldung. Ja, weil du es gerade gesagt hast, weil viele gestruggelt haben. Das war ja ein PTO-Rennen. Die PTO ist ja nicht unumstritten. Nichtsdestotrotz finde ich Ironman als Marke einfach zu monopolmäßig im Triathlon. Challenge, ja, ist zwar ein Gegenpart dazu, aber ich weiß nicht, wie sehr er wirklich Konkurrenz macht. Ja, die PTO hat natürlich viele Athleten unter dem Vertrag und ist, wie gesagt, wie ich schon sagte, es ist nicht unumstritten, aber was man denen zugutehalten muss, sie haben, wo Corona angefangen hat, an ihre Athleten sehr viel Geld ausgezahlt. Ja? Mhm. Die haben schon im Vorfeld, ohne irgendwelche Leistungen zu bekommen, einfach Geld bekommen. Natürlich kann man dann drüber diskutieren, ob ein Jan Frodeno, der auf Platz 1 steht, das meiste Geld bekommen muss oder nicht, aber im Endeffekt soll man einfach jeder dankbar sein, dass die Leute, die auch jetzt vielleicht nicht top 20 sind, auch Geld bekommen haben und dadurch sich weiter ihr Leben finanzieren konnten. Ich weiß nicht, wie siehst du das? Ja, nee, auf jeden Fall. Also ich finde, Sportler und Sportlerinnen genauso wie Künstlerinnen und Künstler sind leider so eine Randgruppe, die häufig vergessen wird, weil das ja immer noch nicht als richtige Arbeit anerkannt ist in der Gesellschaft, leider. Von daher umso besser, wenn genau solche, ist es eine Organisation oder Institution, die also auch immer... Also es ist ein Zusammenschluss. Ja, es wird finanziert durch jemand oder von mehreren Geldgebern, sagen wir es mal so, wie es ist. Ja. Und die haben natürlich auch gewisse Interessen, aber es sind halt auch Leute vertreten, die da Sachen bestimmen, die halt auch selber den Sport schon ausgeübt haben. Ja, genau. Also auf jeden Fall gut, wenn da einfach die Sportlerinnen und Sportler Unterstützung erfahren. Was ich nur eben auch noch sagen wollte, wie gesagt, ist ja nicht nur finanziell, sondern eben auch, ich sag mal, eine mentale Angelegenheit für einige Leute, die Sport treiben, für die Wettkämpfe wirklich wichtig sind. Alleine schon diese soziale Komponente, ich fahre auf einen Wettkampf und ich weiß, ich sehe da mindestens 5, 6 Leute, die ich lange nicht gesehen habe und auf die ich mich irgendwie freue, was ja auch weggefallen ist. Und ich hoffe, dass es neben mich dann auch nicht nur für den Spitzensport, sondern auch so für die breite Masse kleinere Veranstaltungen geben könnte. Das wäre, glaube ich, das, was ich mir wünsche. Es muss, also ich bin auch, ehrlich gesagt, nicht dafür, dass man gleich wieder hier diese 10.000 und mehr Leute Veranstaltungen wieder ins Leben ruft, wozu auch, aber so ein gut organisierter Volkstriathlon oder Volkslauf, also ich glaube, da kann man kann man schon gute Lösungen finden und das hat sich ja jetzt gezeigt, ja, also die Großen machen es vor und die Kleinen kriegen es dann ist vielleicht nächstes Jahr auch hin. Ja, du sagst es, die Großen machen es vor, du hast ja das Frauenrennen auch gesehen. Ja, genau. Ja, ich muss da sogar quasi ganz ans Ende einmal erstmal springen. Und zwar, wer mich kennt und wer die letzten Episoden gehört hat, der weiß ja, ich bin so ein kleines Fangirl von Laura Philipp. Ist einfach so, ich finde sie toll. Und ich muss es einfach ansprechen, weil, also ich habe über die Sportschau geschaut und Laura Philipp hat ja ein wunderbares Rennen, da habt ihr wahrscheinlich auch drüber geredet, abgeschlossen. Als Drittplatzierte kam sie dann ins Ziel und der Kommentator von der Sportschau meinte dann so, ja, von dem Preisgeld, da kann sie sich jetzt eine neue Handtasche kaufen oder neue Schuhe. Und dann hat er so kurz gewartet und ich dachte mir so, ob er jetzt merkt, dass das doof war. Ja, oder sich einfach mal so einen schönen Tag machen. Das war so der Kommentar des Kommentators und ich lasse das einfach mal so stehen. Ich musste in dem Moment, musste ich echt lachen, weil ich mir so dachte, bei den Männern wird keiner ins Ziel laufen und erstmal gesagt bekommen, jetzt wird er sich hier erstmal von dem Geld von den über 30.000 Euro wohlgemerkt dann erstmal, keine Ahnung, eine PlayStation 5 kaufen oder so. Weiß nicht, also, was sagst du dazu? Übertreibe ich? Jein. Ich lege solche Sachen einfach, ich werde es wahrscheinlich überhört, weil solche Sachen mich einfach auch gar nicht interessieren. Ich habe ja, wie ich im Einspieler schon sagte, die englische Tonspur gehört und da gab es halt auch eine Frau, die Alicia Case, glaube ich. Nicht Alicia Keys, sondern Case, meine ich. auf jeden Fall auch eine Triathletin und die hat halt auch viel dazu erzählt und die kannte halt auch viele, zum Beispiel Lisa Norden, da hat sie halt auch, wo sie rausgegangen ist, sehr mit ihr mitgefühlt. Man hat schon, glaube ich, auch gehört, dass sie ein bisschen schlucken musste, weil ihr das sehr nahe ging und so. Und das ist für mich auf jeden Fall tausendmal besser als dann vielleicht ein Sportkommentator, dem ich jetzt auch hier nicht zu nahe treten will, aber der vielleicht 30 verschiedene Sportarten kommentiert, als jetzt ein Triathlet ist. Und da muss man halt auch manchmal Sachen erzählen, die vielleicht jetzt nicht vom Belang sind. Da ist es mal so, wie es ist. Und ich glaube, da sind die Amerikaner, was so. Ich glaube, in Amerika werden solche Sachen einfach viel mehr zelebriert und da gibt es halt einfach viel professionelleres Umgehen mit solchen Sachen. Und das, was, ja, zu sagen, von den 50.000 Euro, die sie jetzt als, auf Platz 3 bekommen hat, können sie sich jetzt eine Handtasche kaufen. Ich glaube, da Laura Philipp könnte sich einen ganzen Tag Handtaschen kaufen, wenn sie Bock hat. Oder eine Playstation oder sonst was. Ich glaube, die hat da keine Probleme mit. Von daher, so ein Kommentar ist einfach überflüssig. Sehen wir es ihm nach, das ist ja schon, ich weiß gar nicht, wann kam die erste rein? 4 Stunden? 3 Stunden? Irgendwas? Ich glaube, Moment, ich habe es ja hier. Nach 3 Stunden 24 war Frau Laura. Genau, und 3 Stunden 24 schon irgendwas gelabert und dann kommt dann vielleicht so ein Kommentar bei raus. Aber was ich cool fand bei der deutschen Übertragung, sie haben ja den Philipp Seib zum Beispiel auch zugestaltet gehabt. Hatte Adrian das im Einspieler erzählt? Nee. Der wurde dann mal angerufen zwischendrin und da hat man einen richtig guten Einblick bekommen, weil der hat nämlich dann auch gesagt, naja, die Lisa Norton, die wird aussteigen nach der Radfahrt. Er glaubt nicht, dass sie durchläuft, weil er trainiert sie ja auch, weil sie da irgendwie schon eine kleine Verletzung hatte. Und das fand ich auch mal eine coole Sache, dass so zumindest man auch direkt von der Strecke mal was mitbekommen hat. Ja. Deswegen. Ja, war es jetzt für mich dann überhaupt keine Überraschung, dass sie dann irgendwann gegangen ist. Die wollte da halt, wie gesagt, das Feld nach vorne ziehen und zumindest mit einer guten Radzeit runter. Das war so ein bisschen, glaube ich, ihr Vorhaben des Ganzen. Und dann ist sie ausgestiegen, ja. Ja, ich glaube, sie wollte es dann doch schon versuchen. Wir hatten ja auch schon drüber gesprochen, dass ich gehe mir davon aus, dass sie auf jeden Fall ins Ziel kommen wollte. Weil, wie gesagt, wenn du ins Ziel kommst, kriegst du eine 2.500 Euro. Wenn halt nicht, dann halt leider nicht, dann musst du halt schon finishen. Das ist halt schon das Ding. Und ich glaube, sie wollte es wirklich finishen. Sie wollte es zumindest versuchen, so wie lang es geht. Dass es dann halt irgendwann so endet, wollte sie bestimmt auch nicht. Ich meine, aber es ist auch gerade da, wie du siehst, er hat natürlich Insiderwissen, aber wenn du dann halt jemanden hast, der, sag ich mal, ein bisschen Ahnung von der Materie hat, ist es halt auch einfach interessanter, als wenn du jetzt, ich habe es leider nicht gehört, wer da alles am Start war, aber ich kenne es ja von HR3. Gott, H3 ist ein Radiosender, von HR, vom Hessischen Rundfunk, wenn sie den Ironman in Frankfurt, da haben die immer irgendwelche Top-Leute da am Start, die dazu kommentieren und die wirklich Fachwissen an den Start bringen. Das sind jetzt keine ausgebildeten Kommentatoren, aber dafür hast du ja einen Kommentator an der Seite, der dir da ein bisschen mit durchhilft. Und deswegen, auf jeden Fall top, was der Hessische Rundfunk zum Ironman Frankfurt immer macht. Ja, mega cool. Das Männerrennen habe ich noch verfolgt bis zur Hälfte der Radzeit, dann ist es mir zu spät geworden. Also, ich war sehr froh, dass die Frauen da vorgezogen wurden. Das habe ich auf jeden Fall alles cool verfolgen können und bei den Männern, ja. Genau, wenn du es jetzt gerade so ansprichst, weil das habe ich jetzt leider im Einspieler ein bisschen vergessen. Es war ja ein geteiltes Rennen, ja. Die Frauen sind gestartet und dann nach, ich sag mal, man kann es ja dann einschätzen, waren so die letzte ungefähr bei, ich glaube 50 waren eingeladen. Ich glaube, es sind aber auch nicht alle angetreten oder nicht alle gekommen. Ich glaube, so 40 bis 45 waren immer am Start. Und wie fandest du denn das, dass es halt geteilt war? Weil es ist ja meistens immer so, dass Männer und Frauen, beziehungsweise Männer starten, dann irgendwann die Frauen. Im Ironman Hawaii ist das ja so. Und das vermischt sich ja auch. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, wer das mal gesagt hat. Ich glaube, die Daniela Rief oder sogar die Laura Philipp, ich bin mir nicht sicher, die dann auch schon mal in einem Interview, wo ich sie gehört habe, gesagt hat, es vermischt sich dann und sie muss sich dann mit Altersathleten der Männer quasi rumschlagen. Sag ich jetzt einfach mal so. Ja. Weil sie halt im Nachhinein startet. Und so starten sie vorher. Es gab ja nur Profis, die da am Start waren, aber nichtsdestotrotz haben die ihr eigenes Rennen. Und wie stehst du dazu? Ja, ich finde das gut. Also genau, das war Laura Philipp bei uns im Podcast tatsächlich, dass sie das gesagt hat. Dass sie das, genau, sie hat nämlich dann auch von irgendeinem 73er erzählt, wo das auch so vorgelagert war von den Frauen. Und ich fand das cool aus zwei Gründen. Weil, ne, einerseits hast du natürlich diese Vermischung dann einfach, weil, ja, natürlich ist das irgendwie auch doof, glaube ich, für Elite-Frauen, die dann eben mit Altersklassenathleten irgendwie ins Ziel kommen. Und aber ja, also das wird vielleicht dann nicht mehr ganz so gefeiert, wie es vielleicht jetzt gefeiert wurde, als es wirklich nur das Rennen der Frauen jetzt übertragen wurde. Das ist das eine. Und das andere, was mir vorher noch nicht so aufgefallen ist, einfach weil bei gemischten Rennen immer, dann geht es mal zur ersten Frau, dann geht es wieder zum ersten Mann. Ne? Du hast bei Männern wie auch bei Frauen hast du immer mal so, bist du mal zu jedem Athleten und zu jeder Athletin bist du mal durchgegangen. Ne? Je nachdem, wer gerade vorne war oder wer so auf Platz 5, 6, 7, 8, 9 ist. Ne? Da hat man einfach viel mitbekommen, was, glaube ich, einfach dann dem geschuldet war, dass ja einfach mehr Zeit da war. Und ich fand es halt wirklich krass, dass die Leistungsspanne so unterschiedlich ist von Männern und Frauen. Also damit meine ich, bei den Frauen hattest du ja schon immer so, ich weiß gar nicht, so 10 bis 20 Sekunden gerade auf dem Rad, und im Laufen hat sich das dann noch ein bisschen weiter entzerrt zwischen den Athletinnen. Ne? Also du konntest schon eigentlich recht schnell, nachdem sie auf dem Fahrrad dann runtergekommen sind, konntest du so absehen, wer sich noch nach vorne orientiert und wer da noch was reißen kann. Und wer es dann am Ende macht. Also so die Platzierungen waren für mich zumindest recht schnell irgendwie klar. Und bei den Männern, die kommen ja im Sekundentakt da irgendwie nacheinander. Also da ist ja das Rennen an sich nochmal viel spannender, einfach weil du es bis zuletzt gar nicht so richtig absehen kannst. Und das hat, also da frage ich mich immer, womit hat das was zu tun? Meiner Meinung nach hat es halt, glaube ich, sehr viel damit zu tun, dass es einfach nicht so viele Frauen im Sport beziehungsweise im Triathlonsport aktuell gibt. Und umso mehr da kommen werden, und ich glaube, dass das aufkommen wird, ja, umso dichter wird natürlich auch die Spitze dann, und umso spannender wird es dann natürlich auch, wenn es sich dann wirklich um 3-4 Sekunden handelt und nicht wie jetzt, ich glaube, die Gewinnerin ist ja 3 Minuten vor allen anderen dann ins Ziel gekommen. Ja, 2 Minuten 30, glaube ich. Also Paula, ja. Finlay hat ja 3 Stunden 24:55 und Anne Haug 3 Stunden 27:32. Also genau. Und ich finde es einfach schön, dass man wirklich den Fokus dann einfach mehr auf das lenkt, was da gerade passiert, ne? Weil du kannst ja sonst bei gemischten Rennen entweder am Anfang sein, also bei den Männern, oder bei den Frauen sein, und dann weißt du aber auch nicht mehr, was vorne bei den Männern gerade passiert, zeitgleich, ne? Du musst ja immer switchen. Und so war es halt wirklich, du hattest bei den Frauen die ganze Zeit Anne Haug im Fokus, wie sie halt von hinten da irgendwie das Feld aufgeräumt hat, weil sie irgendwie so sauer war, weil sie diese Zeitstrafe bekommen hat. Ich glaube, das hättest du bei einem gemischten Rennen einfach nicht so in der Intensität mitbekommen, weil du dann natürlich immer mal wieder bei den Männern gewesen wärst und da vorne mitkommentiert hättest und so. Und genauso haben ja die Männer dann auch dadurch viel mehr Aufmerksamkeit bekommen durch die Kommentatoren dann dort. Also ich finde das an sich eine schöne Sache, warum nicht? Ja, ich würde mir auch wünschen, dass vielleicht da der Aufschrei ein bisschen größer ist, dass das so beibehalten wird oder auch vielleicht mal ein bisschen das Feedback gegeben wird, dass wirklich so die Rennen einfach besser sind, weil ich persönlich finde einfach, das ist halt auch etwas, zum Beispiel wie wir am Ironman Frankfurt zu kommen, das Frauenrennen kriege ich immer erst mit, nachdem die ersten Männer im Ziel waren. Dann geht es nämlich auch dann um die Frauen, weil so wird vielleicht mal hingeschaltet, wer Erster ist, aber also so im Nachhinein... Du kriegst den Rennverlauf. Ja, so wollte ich sagen, im Nachhinein, ich glaube, ich kann mich nicht mehr erinnern, wer, also das Schwimmen sieht man schon mal gar nicht, vielleicht mal so in den Zusammenschnitt, in den Highlights, die hin und wieder mal kommen, oder das Radrennen, also dass man da, wenn nichts Größeres passiert, wie ein Unfall oder irgendwie eine Reifenpanne oder sowas, wird das doch kaum gezeigt, ja, und man ist immer bei der Spitze, natürlich legitim, muss natürlich auch dementsprechend die Sender dann verstehen, dass sie natürlich den Hauptfokus dahin legen, wo die größte Interesse ist. Das ist leider bei den Männern, wenn man so aus Frauensicht sprechen möchte. Aber ich finde Frauenrennen auch mal eigentlich sehr interessant. Gerade, ich habe es auch in dem Einspieler gesagt, dass ich glaube, in Zukunft, Jan Frodeno, Sebastian Kienle, die werden halt auch nicht jünger. Und irgendwann, bis dann mal irgendwas nachgewachsen ist, das vorne wirklich so, ich sag mal, dominiert oder mithalten kann an sich, dann werden erstmal nur die Frauen in Deutschland die Fahne oder für Deutschland die Fahne oben halten. Ja, gerade eine Anne Haug, die, also ich freue mich schon mal auf das Rennen, wenn Anne Haug und Daniela Rief beide in Höchstform aufeinandertreffen. Und Laura Philipp, die ist so konstant und so gut in allen ihren Disziplinen, also vielleicht reicht es nicht, dann eine Hauke im Laufen abzuhängen, aber ja, mit der richtigen Taktik kannst du da, denke ich, das Rennen auch dominieren, sag ich jetzt mal. Und da, also gerade die Frauen finde ich in den letzten Jahren sehr interessant. Da haben wir zwei, die vorne definitiv mithalten können. Ja, und bei den Männern kann ich mir, also ich weiß nicht, wer vielleicht in den nächsten 5 Jahren da vorne wirklich so dominieren will, wie momentan ja, Patrick Lange oder Jan Frodeno. Also ich meine, wenn Jan Frodeno an den Start geht, dann weiß man, glaube ich, wer gewonnen hat. Ist einfach so, er ist halt so dominant. Und auch das mit der Leistungsdichte, was du gesagt hast, finde ich auch sehr spannend. Weil das habe ich auch gemerkt, die Abstände, die sind einfach also beim Laufen oder auch beim Radfahren meistens so geblieben. Und bei den Männern, ich weiß nicht, wie weit du es geguckt hast, aber da sind welche nach hinten, von hinten die 2 Minuten Rückstand komplett nach vorne gefahren oder auch mal andere, die einfach die Führung übernommen haben, die sich vorne gezeigt haben, weil sie halt auch starke Radfahrer sind. Und beim Laufen, das ist ja dann nochmal komplett durcheinander gewirbelt worden. Und das hat man leider oder vermisst man leider noch. Bei so Frauenrennen, aber ich glaube, das ist so, wie du sagst, ist, wenn gerade man sieht ja, wie viele Männerathleten oder Profiathleten es gibt und da ist einfach wirklich die Dichte zwischen den Athleten einfach so eng, dass wirklich jederzeit was passieren kann. Und ja, ich denke, die Frauen werden in den Jahren auch dahin kommen. Und da auch auf das Interview, was du mit der Laura Philipp geführt hast, finde ich auch mal so interessant, was sie dann so von den Sponsorings erzählt hat. Was sie sich dann manchmal anhören muss, denke ich doch, ey, also ihr habt da den Knall immer noch nicht gehört. Ich meine, Laura Philipp, die hat so viele Follower und was auch immer, die ist ja wirklich schon quasi Markenbotschafterin, da brauchst du doch nicht mehr fragen, ob du oder sagen, ja, ich unterstütze lieber einen Mann, weil der wird mir mehr Aufmerksamkeit geben. Also ich glaube, die Zeit ist schon lang vorbei. Ja, ja, auf jeden Fall. Und ich glaube, das ist eben, deswegen brauchen wir auch diese Einzelrennen von Männern und Frauen. Also klar, ich verstehe auch jeden, der irgendwie sagt, naja, aber dann macht man ja doch wieder einen Unterschied zwischen Männern und Frauen, aber vielleicht brauchen wir eben genau den Unterschied, damit nämlich Männer und Frauen genau die gleiche Aufmerksamkeit bekommen im Sport. Ne? Also ich sag mal, beim Biathlon hast du ja außer in der Mixed-Staffel auch Männer- und Frauenrennen unabhängig voneinander, einfach weil es ein Leistungsgefälle gibt und das ist ja auch in Ordnung, das sollte man einfach so anerkennen. Und dadurch, dass man da eine Gleichheit herstellt, in dem Sinne, dass man das differenziert, 2 Rennen macht, werden auch, glaube ich, viel mehr Frauen, so sag ich mal, meine Generation und jünger, wahrscheinlich eher jünger, ja, ich bin jetzt auch schon Mitte 20, ist der Zug langsam abgefahren, noch ganz nach oben zu kommen, aber natürlich, wenn das in den Medien so präsentiert wird, glaube ich, denkt sich eine 14-Jährige eher mal, oh, ich will so sein wie Laura Philipp, weil die ist so cool und die ist so sportlich und die fährt Fahrrad und ich will auch Fahrrad fahren, so, weißt du? In meinem Alter, ich kann mich eigentlich, als ich so 13, 14, 15 war, ist jetzt, wie gesagt, 11, 12, 13 Jahre her ungefähr so, kann ich mich nicht dran erinnern, dass ich irgendwie so ein weibliches, sportliches Vorbild gehabt hätte. Und das macht einen Unterschied und ich glaube, da werden wir, wenn wir das jetzt noch 10, 20 Jahre beobachten, spätestens werden wir da auch eine ähnliche Leistungsdichte bei den Frauen haben. Also das ist mal meine Prognose, wenn wir in 20 Jahren hier so ein Recap machen, uns die Folge nochmal anhören, mal schauen. Wir nageln dich drauf fest, das bestimmt jetzt, ob du beim Podcast bleiben darfst oder nicht in 10 Jahren. Okay, Gott sei Dank hat das jetzt noch ein paar Jahre, um sich ein paar Jahre rauszustellen. Ja, aber du hast schon recht, also ich meine, ich glaube, so eine Anne Haug oder so eine Laura Philipp, die haben sich damals auch die Chrissy Wellington oder andere Frauen, die zu der Zeit halt auch, also Chrissy Wellington war ja eine, die Athletin schlechthin, also die hat ja wirklich bei den Männern mitgemischt. Was ich zum Beispiel bei Daniela Rief auch interessant finde, also das fehlt, würde mir dann ein bisschen wegfallen, weil Daniela Rief misst sich ja wirklich mit Männern, ja, und die überholt, also die kommt quasi im Rennen so auf, ja, in die Top 5 oder Top 10 auf jeden Fall. Im Gegenzug zu Profimännern. Und das ist halt auch interessant eigentlich so. Also da kann man auch hingucken, wow, also was die da schafft, theoretisch könnte die ja mitlaufen. Aber ja, aber das ist eben auch nochmal ein spannender Punkt, weil ich frage mich eben, ob das dann die Frauenrennen tendenziell ein bisschen langsamer macht, weil es ist natürlich ein Unterschied, ob du vorne an der Spitze einsam und verlassen fährst oder läufst, wie Finlay zum Beispiel jetzt am Sonntag, oder ob du noch 4, 5, 6 Männer vor dir hast und dich da einfach ranziehen kannst. Ja. Natürlich macht das was mit dir und wird dich eventuell sogar schneller machen. ja, lasse ich mal so stehen. Könnte natürlich auch sein, dass das für die Frau ganz vorne dann auch natürlich schwieriger ist. Aber auf der anderen Seite, der erste Mann hat auch niemanden vor sich, ne? Der muss das auch aus eigener Kraft laufen. Aber die erste Person, also die Führende oder der Führende, hat natürlich immer das Problem, dass er sich nicht orientieren kann. Der muss halt sein Ding machen vorne. Ja, da hat er natürlich noch eine Taktik. Also ich meine, eine Daniela Rief, sagen wir es mal, weil das wirklich ja bei den Frauen, die Überathletin, die hat ja, sag ich mal, dann, die sagt ja auch offen, also sie will sich mit den Männern messen und die will den Abstand bis nach vorne verringern. Ja, das ist auch legitim, kann sie auch gerne machen, aber das ist einfach auch nur so, weil sie momentan, bevor jetzt Anna Haug so gut wurde, sag ich jetzt mal, hat sie jetzt auch keine große Konkurrenz. Das ist ja die Jan Frodeno der Frauen. Ja? Also die wirklich dominiert das und vielleicht, sag ich mal, ganz, ganz provokant, vielleicht ist sie auch langweilig vorne an der Spitze, aber da kann sie halt auch taktieren, kann sie Kräfte sparen und so, und das ist halt auch natürlich dann ein anderes Rennen für sie, wenn keine Männer da wären, aber also Ich würde gerne mal eine Daniela Rief fragen, was sie präferieren würde. Ich meine, eine Laura Philipp hat ja schon geäußert, dass sie gerne ein Rennen für sich haben würde, als jetzt mit Männern zu laufen. Bei Daniela Rief bin ich nicht so ganz sicher. Ja, aber wie gesagt, das ist dann, wenn wir jetzt von Vorteilen und Nachteilen sprechen, ist es für die Frauen eher ein Vorteil, wenn sie sich da so ranziehen können gegenüber den Männern, weil die, also der erste Mann hat niemanden vor ihm. Das stimmt. Der sie da ziehen kann. Von daher wäre das eigentlich auch wieder, würde wieder für geteilte Rennen sprechen, einfach weil man dann auch den Frauen nicht den Vorteil geben würde. Wow. Okay, ich glaube, wenn jetzt irgendjemand zugehört hat, der so Rennen organisiert, dann hat er hier, glaube ich, jetzt alle Vor- und Nachteile präsentiert bekommen auf dem Silbertablett. Aber dann eine schöne Unterhaltung. Auf jeden Fall. Ja, ich würde sagen, das war's mit unseren Einspielern. Und wenn euch diese Folge gefallen hat, liebe Wechselzonis, dann öffnet jetzt mal bitte eure Podcast-App, zum Beispiel Apple Podcast. Wir warten so lange. Und dann gebt ihr oben in die Suchfunktion Wechselzone Podcast ein und lasst mal bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Wir würden uns super, super freuen. Genauso wie wir uns freuen würden, wenn ihr uns bei Instagram, YouTube, Facebook, Strava und so weiter folgen würdet und bei Patreon unterstützen würdet. Für Patreon, Werbeblock ist gleich zu Ende. Bei Patreon findet ihr am 20.12. einen Link zu meinem Online-Seminar über zyklusbasiertes Training. Also vielleicht nochmal ein kleiner Ansporn, euch da zu registrieren und uns einen Euro dazulassen. Und dann würde ich sagen, gebe ich meinem lieben Kollegen das letzte Wort hier für unseren Podcast. Es war mir ein inneres Blumenpflücken mit dir hier gemeinsam podcastet zu haben. Jetzt habe ich aber schon Wortfindungsstörung. Ja, das ist okay, ich färbe ab, aber ich finde, ich habe ganz gut durchgehalten. Also danke, dass du mich so durch meine Moderation geführt hast. Geführtes Podcasten. Genau. Super. Alles klar. Dann bleibt fit, bleibt gesund, lauft fleißig weiter und empfiehlt uns. Bis dann. Das ist ein schönes Schlusswort. Tschüss. Tschüss.